Wir alle suchen nach etwas, das uns ein Gefühl von Lebendigkeit gibt, ein bisschen Bedeutung zwischen den Zeilen des Alltags und den grauen Treppen, die wir immer wieder zu steigen haben. Zu selten bemerken wir, dass das Furchtbarste an der Suche ist, etwas zu finden, das größer ist wie wir selber, das dich verzehrt, eine Leidenschaft, die brennt und Leidenschaft. Und Schatten wirft, deine Eigendynamik entwickelt, wie ein selbstgerechtes Feuer, das alles verzehrt, das es berührt. Was für eine Frage soll sich denn die Generation Affe stellen? Was gibt es denn noch zu sagen? Die Freiheit haben wir bereits. Klar ist sie nicht perfekt. Sie trieft und stinkt, weil sich Politiker zu oft an ihr vergehen und Journalisten ihren Job nicht richtig machen. Aber wir geben sie derzeit jeden Tag ein Stückchen weiter auf. Aus Bequemlichkeit und Eigennutz und Langeweile, wie ein Frosch, der im Kochtopf sitzt. Ach, was rede ich? Progressive Patrioten aller Herren Länder, vereinigt euch! Wir haben das Universum zu säkularisieren, wir haben die Freiheit zu verteidigen, wir springen für Artikel 5 in die Bresche. Wir brauchen blinden Aktionismus, Symbolpolitik und einen Kampfschrei, der da lautet, zurück zum Rechtsstaat! Lasst uns das internationale Hirschquellaffentum errichten und damit herzlich willkommen! Heiderabad! Ey, ey, ey, zurück zum Rechtsstaat! Ey, ey. Ach, Sonntagabend, 18 Uhr, na fast. Die Weltraumaffen sind da. Gott Nun sei Dank. Gut. Ja, wir könnt euch anfangen, also das. Der Browser ist eingeblendet. Müssen. In Deutschland ist etwas ins Rutschen geraten. Na, wat wohl? Kriminalitätsstatistik, Heiderabad. Ja, das waren interessante Zahlen. Wollen wir gleich reinschauen? Ich habe auch meine lokalen Kriminalitätsstatistiken bekommen. Da werden 37% aller Vergehen von Nichtdeutschen begangen, obwohl der Anteil an der Bevölkerung in der Stadt nur bei 17 und auf dem Land nur bei 7% liegt. Aber meine Stadtregierung hat mir gleich eine Erklärung dazu gegeben. Das sind nämlich Banden, die umherziehen. Also man darf auf keinen Fall die Leute, die bei einem Wohnen verdächtigen, dass sie damit zu tun haben. Das sind immer nur umherziehende Banden. Dann ist ja alles okay. Das finde ich beruhigend, wenn sich die Verbrecher zu Banden zusammengeschlossen haben. Also wenn es keine Einzeltäter sind, dann haben die zumindest, weißt du, ihre Gruppen Ehre und Logik, weißt du, da hast du dann auch einen Ansprechpartner und hast nicht nur so einen Kleinkriminellen. Also eigentlich ist das gut organisiert, also das freut mich. Also. Ja, das beruhigt mich auch sehr, dass das bei dir organisierte Bandenkriminalität ist und keine Einzelfälle. Ja, also. Ich finde es durchaus, also ich finde es gut. Also zumindest machen die jungen Leute was, weißt du? Das ist ja, zumindest sitzen sie nicht auf der Straße und nehmen Drogen. Genau, beziehungsweise spielen Computerspiele. Ja. Ja, ja, das wäre ja noch schöner. Ja, insgesamt ist die Kriminalität, wie war das, dass er zwar irgendwie so gleich geblieben ist, aber dadurch, dass halt viele dazugekommen ist, das eigentlich nicht so gut ist. Also irgendwie rechnet es gut, aber es ist halt schlecht. Also, wie meinst du? Dass man zwar mit allen Kräften versucht, die Zahlen gut zu rechnen, aber dass aber man... es nicht gelingt. Ja, also wenn du halbwegs was von den Zahlen verstehst, klar kannst du dann nicht auf die Straße gehen und sagen, oh mein Gott, in dem Stadtteil, da müssen ja nur Kriminelle wohnen, das funktioniert ja so nicht bei Statistiken, aber es ist halt einfach kein guter Trend, was wir haben. Wir haben ja seit der europäischen Öffnung, haben wir ja jetzt aus Osteuropa öfters mal Banden, der gern auch mal Leute entführen und halt ausrauben und so Sachen, und wir haben halt jetzt auch noch andere Delikte, die dazukommen, durch die Migrationsflüchtlingswelle, weil halt je nach Land, das ist eigentlich ganz interessant, welches Land was gerne verbricht, also wenn du es nach Land aufschlüsseln tust. Aber das ist ja auch interessant hier, jetzt hat das gerade weggedingst, nämlich dass die Opfer mehrzahlig männlich sind hier, ne? Von Gewaltverbrechen, ja, oder von schwereren Verbrechen. Na, guck mal, eine Spalte darunter, da hast du die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und da sind es fast nur Frauen. Aber ja gut, ich meine, Frauen werden angegrapscht, Männer werden ermordet. Ne? Naja gut, ich meine, das ist ja jetzt auch kein wahnsinniger Vorsprung bei den Männern vor den Geschichten. Also es sind ja auch nur 10%, 20% Unterschied. Das ist auch interessant. Guck mal, Raubdelikte. Männer werden öfters überfallen als Frauen. Da hätte ich jetzt angenommen, dass es zumindest gleichartig ist. Körperverletzung, okay, gut. Ja, wenn du eine Frau überfällst, dann kannst du doch nur 21% weniger erbeuten. Ja. Oder vielleicht ist ja der Angriff auf eine Frau gleichzeitig schon wieder eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Wer weiß, wie die das werten? Keine Ahnung. Wenn du da aus Versehen, weiß ich nicht, das Messer in den Busen stichst, anstatt in den Hals oder so. Es war bei extremistischen Straftaten ganz interessant. Linksextreme schlagen Sachen kaputt, Rechtsextreme haben böse Aufkleber. Aber auch ein paar Morde. Ja gut, aber da würde ich mir halt auch mal, da habe ich schon drüber nachgedacht, eigentlich müsste man mal ein Jahr lang jede linksradikale Propagandatat, die man sieht, bei der Polizei melden. Nur damit sich diese Geschichte mal aufklärt und damit nicht immer behauptet wird, die bösen, bösen Rechten hätten ja viel mehr getan. Ja. Ich meine, die sind auch scheiße, aber halt dieses immer die Hand über die Antifa halten, kann halt auch nicht weitergehen. Das werden wir morgen wahrscheinlich wieder sehen, nachdem es in Köln da letztes Wochenende relativ ruhig war. Morgen ist 1. Mai in Berlin. Super, das wird sicher wieder ein Spaß. Das wird hocherotisch. Für die militante Mitte, die wieder die Bürger schützen darf, sich anspucken lassen darf. Anteil der nicht-deutschen Tatverdächtigen. Ist ein wenig gestiegen in den letzten 7 Jahren, kann man schon so sagen. Hat sich so ein bisschen verdoppelt. Somalia 1,3, Syrien 15,0. Was? Prozent an den nicht-deutschen Tatverdächtigen in dem Jahr. Also 15% der nicht-deutschen Tatverdächtigen 2016 waren Syrer. Wogegen nur 1,1% Makedonen waren. Aber 1,5% Russen kommen, wollt ihr mich verarschen oder was? Jetzt kommt's raus. Doch so viele Syrer, das finde ich ganz lustig, weil die ganzen, wie soll ich sagen, ja, auf jeden Fall, es gibt ja viele Leute, die sagen halt, unter den Immigranten ist der kleinste Teil Syrer und die meisten Nordafrikaner. Nimm das mal mit dem Gran Salz, weil wer weiß, wie viele Leute da drunter sind, die gar keine Syrer sind, aber nur mal als Syrer hier registriert worden sind. Falsch registriert und so, meinst du? Ja, was heißt falsch, auch absichtlich falsch registriert von Seiten der Leute, die dann sagen, ich Syrer? Ja, Absicht oder nicht, ist ja egal, aber falsch registriert stimmt, das könnte demnach ein Argument sein. Und Tatverdächtige bedeutet ja noch nicht, dass sie was getan haben. Also, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Wenn aufgeklärte Straftat ist, dann wäre das schon was anderes. Aber naja gut, aber wenn du halt dir die Liste der Straftaten anguckst und dann hast du eine Täterbeschreibung vom Opfer oder von Zeugen und die sagen halt, der hat Arabisch gesprochen oder war schwarz oder so, dann also ist ja jetzt nicht so, dass man das ohne weiteres annimmt. Ja, klar. Ein Mann hat mich überfallen, das muss ein Syrer genannt werden. Macht bei Syrer gewesen sein, das macht bei Syrer einen Strich. Ja. Ja, und das ist hier natürlich auch erschreckend, die absolute Zahl. Ja, sag ich ja, verdoppelt innerhalb von kürzester Zeit und dann nochmal ein Sprung von 300.000 innerhalb von einem Jahr. Wir haben doch nur 1 Million dazu bekommen. Sollen das jetzt echt 911.000 Straftaten von irgendwas, 1 Million von Leuten, die dazugekommen sind, sein? Man merkt, wir sind professionelle Mathematiker. Ja, aber wie sich der Anteil an Syrern entwickelt hat, ist auch gut. Ne? 0,7% auf 15. Ja gut, der eine Bundeswehrsoldat, der hat sich doch auch eingeschleust als Syrer. Ach, Das der, scheint ja genau. nicht so schwierig zu sein bei uns. Die meisten Ich sind frage mich immer noch. sonstige. Das war wie der chinesische Tourist, der irgendwie am Rathaus nach dem Genau. Weg gefragt hat und dann in ein Flüchtlingsheim gekommen ist und eine Woche verbracht hat und jetzt So, du bist jetzt Entschädigung bekommt. integriert. Hier ist dein Teddybär. Ja, da kannst du dich melden. Du Ja. bist jetzt Neudeutscher. Überleg mal, du reist nach Deutschland, stecken sie dich in Camp, weißt du, keine Ahnung. Ja. Ist total schlecht. Klassiker, Klassiker. Ja. Kommst nach Deutschland, wirst ins Camp gesteckt. Ja, so ist es halt. Weiter mal. Aufklärung in Ländern und Städten ab 200.000 Einwohner. Okay. Augsburg hatte doch mal eine hohe Vergewaltigungsrate irgendwie vor Jahren, dachte ich. Es gibt so Hotspots. So. Aber es ging auch wieder weg. Ich weiß gar nicht warum. NRW hat ja jede Menge Wohnungseinbrüche und so ein Kram. Ja. Wollten die angeblich über die holländische Grenze kommen. Ja gut, aber da bei NRW, also zur holländischen Grenze, hast du ja auch Extremisten, die zuhauf wohnen, die dann schnell Borderhopping machen, weißt du, wenn du ein Salafist oder keine Ahnung, Ultramarxist bist, sondern schnell mal kurz Land verlassen. Zwar hat man den europäischen Haftbefehl, aber naja, Behördenkommunikation über die Grenze ist ja auch schlecht. Ja, auch so, da gibt da auch so eine Automatensprengerbande, die, wo sie auch vermuten, dass die von Holland aus operieren. Ich weiß zwar nicht, was da einfacher ist, aber In wahrscheinlich. Holland ist auch eine relative Steueroase. Also du kannst dort einfach Geld, die Herkunft verschleiern. Okay. Holland, Luxemburg. Und Deutschland ist hervorragend, wenn du eine Steueroase dir leisten tust. Also hier zu leben und während du alles abriegeln kannst und dann Sicherheit zu leben, wenn dein Geld am Fiskus vorbeigeschleust wird. Ja, also insgesamt ist es 1,5 Millionen jetzt ohne Ausländer. Eieiei. Aber wir haben doch so, was war es, 23% irgendwie so, die keinen deutschen Pass haben. Ach, guckt euch das an, das ist ja der Hammer, oder? Baden-Württemberg 143.000, so Mittelfeld, und dann hast du dazwischen Nordrhein-Westfalen mit 317.000, Ja ja. gut, Nordrhein-Westfalen ist eins der bevölkerungsreichste, ist das bevölkerungsreichste Land, aber ist trotzdem schon ein krasser Unterschied auf jeden Fall. Und hast du sowas wie Mecklenburg-Vorpommern? Oder, ja gut, Bremen ist ein Stadtstaat, aber Mecklenburg-Vorpommern scheint Ah, das ist ja relativ gemütlich Mecklenburg-Vorpommern, da zu wird keiner sein. überfallen. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern, da wird keiner überfallen. Die sind nach Einbruch der Dunkelheit viel zu sehr damit beschäftigt, gegen Wölfe zu kämpfen und so, weißt du? Guck mal, Berlin hat als Stadt fast so viel wie mein Flächenland, in dem ich wohne, nämlich Hessen. Das ist auch krass. Ja, wieso? Ja, Berlin hat ja zig Millionen Einwohner. Wie viel hat Hessen? Weißt du es? Nee, aus dem Kopf nicht, Weil aber Hessen ist ja so nicht so viel. riesig, deswegen. Na gut, es hat schon Städte wie Frankfurt und so, aber ich guck mal. Aber 5,94 Millionen. Für Berlin Hessen. hat 3,5. Baden-Württemberg war von der Größe her in Also ich etwa habe so gesehen, wie Schweden. Baden-Württemberg, Rape Capital of Germany confirmed. Hat 10,51. 3, ja gut, dann hat Berlin ungefähr halb so viel wie Hessen, ja. Okay. Ja, schon krass. Alkoholeinfluss bei Tatausführung. Gilt es dann schon ab 2 Promille oder erst ab einem? Nein, Quatsch. Wieso versuchst du dir jetzt ein geringeres Strafmaß anzusaufen? Ja. Ist das denn auch für Propagandadelikte? Ja, genau, darauf wollte ich. Ich habe einen ganzen Glas Bier besoffen, bevor ich hier Halle gerufen habe. Ich schicke meine Leberwerte ein, wenn ich eine Beschwerde bekomme von YouTube wegen Hate Speech. Und sag, ich leide, ich habe ein schweres Leiden. Sie tun ihren Behinderten angreifen. Normal. Nein. Das muss ja, das muss ja bei deiner Zeit, bei den jungen Nationalen auch immer gleich, weißt du, wenn ihr euch da getroffen habt, war die erste Frage garantiert so, seid ihr auch alle besoffen so? Ja, schon. Da war Jägermeister mit Richter, weißt du? Da war dann erstmal Trichter. Und dann gleich Bier hinterher, damit der Geschmack weggeht. Eine ekligen Seuche. Findest du echt Bier noch irgendwo nicht so eklig wie... egal. War da noch was lesen? Sag mal, wo ich hinspringen soll. Das ist viel zu kompliziert. Dafür reicht mein IQ nicht aus. Ja, vor allem das jetzt im Detail zu besprechen, noch hier und da aufzuschlüsseln. Also da sind wir dann mit den 3 Stunden knapp bemessen. Also weiter, ja. Ja. Würde ich vorschlagen, ja. Ja, da habe ich ja vorhin schon mal kurz drauf angehoben, dass da morgen Remy Demi in Berlin sein wird, aber die Schlagzeile hier hat mich dann doch ein bisschen verwundert. Mich also, auch gerade. Dass Rot-Rot-Grün irgendwie einen Dachschaden hat in Berlin, okay, aber warum, ist einfach meine Frage. Wofür haben wir denn Gesetze? Ja. Und was ist so schlimm, eine Demo anzumelden? Also eine Frage, um was für eine Art Demo handelt es sich denn da jetzt? Na, du kennst doch die traditionelle 1. Mai-Demo. Polizisten sind Schweine, Kapitalisten sind Schweine, Hipster sind Schweine, weil die gentrifizieren und so weiter und so fort halt. Das Ach so, übliche. Also ja gut, du redest jetzt quasi von den üblichen Mai-Krawallen. Ich dachte, es geht hier um eine spezifische Demo, die zum Beispiel von irgendeiner Partei organisiert wird. Ja, die Mai-Krawalle kommen ja meistens aus solchen entweder angemeldeten oder unangemeldeten Demos raus. Also die in Berlin, die haben rassistische Vorurteile gegenüber Schwaben. Ja. Ja. Nee, aber hier die Demo, dass wir unangemeldete Demos tolerieren wollen. Mein Problem damit ist halt, wann, warum tut man das eine tolerieren und nicht? Und Rechtsstaat, Willkürstaat, wie sieht's aus, dass man vielleicht eine Regel macht, an die sich alle halten oder halt einfach auf Regeln dann scheißen tut? Also das ist einfach so ein Signal, so, wir sind in der Hauptstadt, wir machen hier unser degeneriertes Etwas und wir machen mal so. Ich keine Ahnung. Also das ist was denn für ein Scheiß? Liest du das gerade da? Guck mal, weißt du, jetzt wollen sie auch kleinere Laster mit 3,5 Tonnen Gewicht verbieten. Diese, weißt du, das ist so bescheuert. Ja, ich meine, die Maikrawalle an sich sind doch der terroristische Akt. Ja, haben die jetzt Angst, dass sie die Antifa auseinander... Nee, es ist da auch noch dieses Maifest. Das ist, ich weiß nicht, ob das offiziell jetzt was ist oder... Ja, wir stellen die deutsche Gewerkschaft auf Fahrt mit Lastwagen nicht in die Menschenmengen rein oder was? Ja, bitte, ey. Vor allem, ey, unter 3,5 Tonnen Gewicht, wie wollen die denn die Getränkekisten, die Boxen, das Equipment, wie wollen die das da? Ach, ist mir auch egal, komm. Also, das ist in Kreuzberg, auf euren Rollern hin oder so. Das Maifest ist in Kreuzberg und es gibt verschiedene Stages und es gibt vor allem linke Sachen, also Hand in Hand gegen Krieg, Manifest der Linken. Das sollen sie auch machen, aber wenn da nicht irgendein Heini dasteht, der dann sagt, ich guck mal, wie viele Leute da auf dem Platz so drauf können, weil sonst haben wir so Love Parade Feeling und dann können wir ein bisschen Stampferparty machen und so eine Kacke. Es hat ja schon auch Gründe, warum man eine Demo anmeldet. Und ich weiß, dass die Person, die die Demo anmeldet, zu viel Verantwortung trägt. Das könnte man runterdrehen, aber einfach nur dieses, vielleicht hat es noch nicht mal mehr was mit Demo verbieten zu tun, sondern einfach nur mit, wir gucken, dass keine Menschen tot getrampelt werden, wenn ihr euch unangemeldet irgendwo in großen Massen versammelt. Aber nein. Also dieses Maifest ist wohl auch aus der Idee raus entstanden, dass wenn man ein friedliches Fest in Kreuzberg veranstaltet, dass es dann auch weniger Krawall gibt. Also da hat aber der Ebel gerade was extrem Interessantes gesagt, ja, weil wenn du eine unangemeldete Demo hast, dann hast du natürlich auch nicht jemanden, der da die Verantwortung trägt, damit die ganze Geschichte sicher abläuft, ne? Naja gut, ich meine, ich denke, da wird ja durch dieses Fest wird ja da einiges an Polizei und die erwarten ja auch, dass was passiert. Die sind ja nicht blöd. Es gab ja jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so heftige Krawalle, aber früher war das ja war ja klar, dass an dem Tag Fensterscheiben zu Bruch gehen und Zeug brennt halt. Ich frage mich halt nur, warum? Warum setzen wir die Werkzeuge der Demokratie gegen Extremismus nicht ein, wenn wir sie haben? Aber ja, das kann mir wohl nur die rot-rot-grüne Regierung in Berlin erklären und die will das wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich rationalisieren die das irgendwie mit, ist doch alles gut, so Kampf gegen Kapitalismus, keine Ahnung. Und die bösen Rechten werden sicher auch niedergebrüllt irgendwie zwischendrin mal. Also hat das sicher seinen Wert. So. Ja, wieder ein Polizeieinsatz, der so groß ist, dass man damit allen Obdachlosen in Berlin eine Wohnung kaufen könnte. Mhm. Finde ich gut. Das muss so sein. Ja, das ist von mir. Max, kaum glauben. Ich finde es sehr lustig. Also, ja, die AfD hatte ja letzte Woche ihren Bundesparteitag, wo sie ihr Wahlprogramm und ihre Spitzenkandidaten klar gemacht hat. Und im Vorfeld gab es ja diverse Gegenproteste, unter anderem halt auch von den Kirchen mit diesem unglaublich dämlichen Slogan: Unser Kreuz hat keine Haken. Und ja, die haben halt quasi ja Stimmung gegen die AfD halt gemacht und die Reaktion davon war, dass der Niedersachsen-Vorsitzende, der Herr Hampel, heißt der, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der hat halt gesagt, so ja, alle Leute sollten aus der Kirche austreten, die in der AfD drin sind. Das wäre eine gute Idee. Und das hat dazu geführt, dass halt Martin Schulz von seinen eigenen Beinen gestolpert ist, um in mehreren Briefen an Kardinal Marx und diesen Bedford Strom, das ist der von den Evangelien der Bundesvorsitzende, da erklärt hat, dass die Vorwürfe der AfD gegen die Kirchen unfassbar und abscheulich wären. Ja, komm, der Schulz, der nimmt die beim Armzipfel und sagt, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Ja, keine Ahnung. Ohne Spaß. Wortwörtlich. Ja, also. Das ist doch peinlich, Alter. Das ist. Und dann den Beitrag und das Engagement der Kirchen und Religionsgemeinschaften. Welcher Beitrag, welches Engagement nannte er bedeutend? Ja. Das Engagement in der Wissenschaft? Die Kirchen haben erst Mitte der 60er, haben sie erst die Juden vom Deizid freigesprochen, dass sie Jesus ermordet haben. Die haben zum Hakenkreuz meiste beigesteuert, aber das muss man der AfD vorwerfen. Ja, deren Kreuz hat keine Haken, aber einen toten Juden dranhängen. Ja. Die katholische Kirche hat lange Zeit Haken an ihrem Kreuz gehabt. Die hat ja noch nach dem Krieg dafür gesorgt, dass Nazis ohne Probleme oder ohne größere Probleme über Italien nach Südamerika und so verschifft worden sind. Die sogenannte Rattenlinie, ja. Genau. Ja, und der Vatikan war ja damals auch verbindet mit Adolf Hitler. Gut, das war Stalin auch, aber ja, also die katholische Kirche, glaube ich, bis zum Schluss. Und das war ja auch so, ein Priester war ja auch irgendwie Staatspräsident in der Tschechei oder so. Der war ja auch geduldet von Hitler. Stalin war Georgier, nur so nebenbei. Ja, das ist klar. Ja, also fand ich unglaublich auf jeden Fall wieder. Vor allen Dingen, dass sich dieser Mensch, der hier jetzt irgendwie Bundeskanzler werden will, wirklich in mehreren Briefen, ne? Das in mehreren Briefen. Also so da komme ich nicht klar drauf, so. Dass er den irgendwie meint, so, ja, oh, arme Kirche, ist doch unmöglich, dass man den Leuten gesagt hat, dass sie da austreten sollen aus der wunderbaren Kirche. Und dieser Mann ist Sozialist. Ich finde es gut. Das muss so sein. Echt, Freude ist schöner Götterfunke. Naja. Über den Schulz. Ja, so viel zu dem Thema. Ja. Also ich bin echt mal gespannt. Ich muss nochmal dumm fragen, der Grund, warum der AfD-Mensch das gesagt hat, war das, weil der Pontifex die Flüchtlingspolitik der EU verteidigt hat, oder was? Nee, weil die Kirchen gegen die AfD, sich an Demonstrationen gegen die AfD beteiligen, mit unter anderem halt so Sprüchen wie diesem, unser Kreuz hat keine Haken. Ach so. Ach, das hast du gerade gesagt, ne? Ja, sorry. Genau, ja. Muss mal wieder hier ein bisschen mehr Aufmerksamkeit Alles klar. Einmal mit Profis. Ja, jedenfalls, also ich bin wirklich mal gespannt, wenn die AfD in diesem Land, ich meine, in mehreren Länderparlamenten sind sie ja schon und Staat-Kirchen-Kram wird ja auf Landesebene geregelt. Also ob sie da ihren Worten Taten folgen lassen oder ob das jetzt nur so ein ihr mögt uns nicht, also mögen wir euch nicht Ding ist. Weil eigentlich ist es lange überfällig, dass an dem Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland mal ein bisschen was gedreht wird. Und gerade jetzt, wo wir halt eben das Problem mit der wörtlichen Auslegung des Islam haben in Deutschland, ja, müsste man den Religionsunterricht. Es wäre schon schön, wenn die Rolle mal der Kirche zurückgedrängt wird. Auf jeden Fall mal überdenken, ja. Partei. Aber das ist bitter überfällig in Deutschland. Ja, und es ist leider so, dass die anderen Parteien, ja, das ist halt immer ein Randthema, so also nicht wichtig. Ja, und das ist hier, bin ich drüber gestolpert bei Facebook, das ist hier sowas, was sich Weltbilder vom NDR, womit die sich hier irgendwie beschäftigen. Und das ist hier irgendwie die Mutter Gottes, die irgendwo erscheint. Na, und dann betende Menschen und ja, irgendwie der Vatikan macht sich jetzt Gedanken, ob die Erscheinung, ob das jetzt irgendwie was Heiliges ist, wo man hinpilgern muss und die Leute freuen sich darüber, dass sie Geld verdienen. Ne? Also das ist Journalismus hier in Deutschland, darüber muss man berichten. Öffentlich-rechtlicher Journalismus. Echt, ich finde es gut. Der Vatikan prüft Toast in Wallfahrtsort. Finde ich gut. Keine Ahnung. Ich finde Bosnien-Herzegowina ist eine echt schöne Region, aber ich, keine Ahnung, Kirche, kenne ich einfach kreuzweise. Ja, wenn es mit den Affen nicht klappt, können wir ja auch irgendwie vielleicht irgendwo so ein Wunder. Ich will dann aber eine Sekte gründen, die Mescalin einnehmen darf. Ich will dann Indianer werden oder die so. Die Mescaleros oder was? Ja, Mescal-Maskus, so irgendwie. Mescal-Maskus, ja, das hat was. Ach ja. Das ist so ein bisschen ein Nachtrag. Wir haben da ja letztens vor 2 oder 3 Streams mal kurz drüber gesprochen, dass, obwohl man vorne rum beteuert, von Seiten der Bundesregierung die Autobahnen nicht privatisieren zu wollen, dass es im Hintergrund schon Gespräche über genau das gab. Ja. Nämlich, dass sich praktisch dann doch private Investoren an den ländergeführten Autobahngesellschaften beteiligen können. Also genau das, was eigentlich nicht passieren sollte. Und sehr interessant finde ich, dass der Bundesrechnungshof jetzt kommt und er sagt von allen Dingen, dass es am besten wäre, wenn wir die Nichtprivatisierung der Autobahnen ins Grundgesetz aufnehmen. Also das finde ich schon mal nicht verkehrt. Ich meine, das ist ja auch eine Riesen. Ja, es ist ja auch eine Riesenschweinerei. Ich meine, da sind staatlich gebaute Autobahnen, die sich über Kfz-Steuern, was weiß ich noch, alles finanzieren und so. Ja. Und dann heißt es ja, wir brauchen aber private Investoren, zum Beispiel, um die Maut zu regulieren, hier Toll Collect und solche Geschichten. Ja. Und ich finde es einfach eine Riesenabzocke. Und außerdem ist es ja auch ein Problem, weil du kein einheitliches System hast, ja, wie es dann mit der Bezahlung aussieht. Ja. Freie Märkte für freie Bürger, alles verkaufen. Außer den Geheimdienst. Halt die Schnauze, du dreckiger Ankap. Ja. Und zwar muss alles reguliert sein, am besten vom Staat. Nein, ja. Also, was wollte ich jetzt gerade nochmal sagen? Ja, da fährst du irgendwie 2 Kilometer auf der A5 und plötzlich dann kurz vor Offenburg, weißt du, ändert sich der Besitzer der Autobahn, musst du zweimal Maut für dieselbe Strecke zahlen. Das ist ja, also. Und ja, das kannst lustige, wahrscheinlich so mein Zorn hoffentlich ein bisschen nachempfinden. Ne? Ich bin ja Kraftfahrer, deswegen. Und das Lustige war ja auch, dass in dem Heise-Artikel stand ja drin, ohne die Maut funktioniert das ganze System nicht. Und dann kann sich ja jemand auch irgendwie an beiden Händen abzählen, warum die Maut trotz allen Gegenwinds und allem, die trägt sich nicht. Und wir haben euch das hier mal vorgerechnet. Das sind irgendwie nur 3,50 Euro ungefähr, die da reinkommen. Dass sie trotzdem immer weiter gepusht wird und nicht einfach in der Versenkung versenkt wird, weil man nämlich entgegen Plan hatte, dem Interesse Geld, des Volkes, ja. Geld zu erlösen über diese Privatisierung. Und ich hoffe, dass der Rechnungshof hier mit seiner Eingabe irgendwie nicht auf taube Ohren stößt. Und das, ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten, weil vor allem dieses durch die Hintertür, weißt du so, ach, guck mal da drüben, ein dreiköpfiger Affe und währenddessen verscherbelt die Bundesregierung unser Tafelsilber. Unverschämtheit. Vor allem, soll ich mal gerade zu dem Thema meinen Aluhut aufsetzen? Nee. Na gut, dann nicht. Nein, doch mal, bitte. Also pass auf, ich meine, die Maut wird ja bei LKWs durch Onboard-Geräte erhoben, die halt, wenn du zum Beispiel durch so eine also unter einer Kontrollbrücke herfährst, die scannt den ganzen LKW, ja, mit das ist das modernste Technik drin, hochauflösende Bilder, die können die Achsen genau messen, weil du zahlst ja Zoll nach Achse und Schadstoffausstoß, ja, also halt eben welche Euro-Klasse da hast, weiß nicht, Euro 5 oder 4 ist es meist bei LKWs, und dann halt eben noch schätzen die meistens sehr korrekt ein, welche Nutzlast der LKW hat. Es gibt ja 7,5 Tonner, 12 Tonner und so weiter und so fort. So, jetzt stell dir das Ganze mal bei Autos vor. Was wäre denn möglich, wenn Autos gescannt werden und was wäre dadurch möglich mit diesen Kontrollbrücken? Na, Bewegungsprofile vom Feinsten auf jeden Fall mal. Richtig, Streckenprofile. Ja, das ist damit auch wieder eine Frage für den Datenschutz. Ja, Leute haben im Auto doch ihr Handy an, deswegen werden die schon... Ja, oder ein GPS-Gerät. Ja. Mhm. Klar, sicher, aber ich meine, das wäre dann halt eben auch noch staatlich finanziert. Aber du musst dir einfach mal vorstellen, weißt du, dass halt eben ein System, das sowieso staatlich finanziert ist und dann halt eben von den Leuten auch benutzt werden kann. Ja, stell dir mal vor, die Daten werden irgendwo angesammelt, auch wenn sie vielleicht nur ganz kurz irgendwo zwischengespeichert werden, um abzugleichen, hat diese Person Maut entrichtet oder was, ja. Was könnten denn unsere Staatsschützer, ja, was könnten die denn damit machen? Ja? Könnten sie halt eben gucken, wo fährt der hin? Wo kommt der her? Ja? Also ich finde das datenschutzrechtlich auch bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich meine, gut, wenn ich jetzt arbeite im LKW, ich muss es halt hinnehmen. Ja? Es ist halt, aber ich weiß halt nicht, so. Dich bedrückt das mit der Überwachung da, aber irgendwie ist es so... Ich weiß, wie das mit den Handys mit der Überwachung ist. Wenn du ein Handy hast, dann ist Babbela. Und wenn sie dich wirklich auf dem Kieker haben, können sie auch einen Satelliten auf dich ausrichten. Der menschliche Gang, der ist wie ein Fingerabdruck. Also so, wie du hoch und runter wackelst. Ja, schon, aber... Wenn du dich scheiße benennst, zünden sie dann die Orbitalplattform, wie ein Akira. Ja. Richtig, oder kriegst du den Laser ab und bist weg. Verursacht. Und dann... Sind 3 Kilometer der A5 weggeschmolzen? Nein, pass auf. Aber, mein Aber ist ganz einfach, ja. Bisher ist es, Gott sei Dank, so, wenn die zum Beispiel dein Handy in ein Überwachungsgerät umwandeln wollen, hier Kamera anschalten, Mikrofon anschalten, brauchen sie immerhin wenigstens noch einen Gerichtsbeschluss, ja. Aber für ein Gerichtsprofil brauchen sie nichts. Ja, ja. Du, weißt du? Ja, da lacht er. Du glaubst es. Weißt du? Nein, ich würde es nicht glauben. Dass, du, ich weiß, dass es auch einfach ist, dass sie die Anfrage losschicken und eine Sekunde später machen sie schon. Das weiß ich auch, dass es so ist. Ja? Die fragen halt die Amis machen es doch eh. Dann sagt und der Geheimdienst. Scheißegal, hey. Worauf ich hinaus wollte, ist ganz einfach, dass halt eben so eine Kontrollbrücke und das Streckenprofil, das ist die wesentlich kostengünstigere Alternative. Ja? Weil du hast ja alles schon da stehen. Weißt du? Ja, jetzt sind wir mal wieder abgedriftet. Also ich finde, dass wir auch Straßen privatisieren sollen. Die bauen sich von alleine. Schulen auch. Alles Atem privatisieren. Auf. Ja, weißt du, genau. Also, weißt du, wenn ich in Zukunft ein Haus baue, dann kaufe ich gleich das Stück Straße mit davor, baue da 2 Schranken hin und erhebe Mautgebühr für die 10 Meter Straße oder so. Ja, am besten alles privatisieren. Ja. Ja. Der Witz ist, dass du unter Umständen sowieso... Warst doch den Arsch offen. Du bist unter Umständen sogar verantwortlich für das Stück Straße vor deinem Haus. Ja, aber du darfst es nur bezahlen. Du darfst keine Schranken hinbauen. Ja, genau. Darf ich da einen Bunker drunter bauen? Nein. Grüne Inbegriff des Uncoolen. Ja, keine Ahnung. Du kannst halt nicht Widerstandspartei und Widerstandsbewegung sein und dann seit irgendwie langer Zeit irgendwie mitregieren und halt Kriege mittragen, während du als Friedenspartei gegründet worden bist. Das mit den Kindern fiddeln, das lassen wir jetzt mal noch komplett außen weg, weil das ist eh so ein Ding, was denen eh immer schon vorgeworfen wird. Aber einfach nur dieses So, wir dürfen uns nicht von Angst reagieren lassen. Achtung, der Klimawandel kommt, wir müssen grüne Sachen kaufen, sonst geht die Welt unter. Weißt du, keine Ahnung, Alter. Die einen sagen, wir haben die biodeutsche Apokalypse, weil nicht mehr genügend biodeutsches Leben da ist. Die anderen sagen mir, die Welt geht unter, die Flüsse, die versiegen und alles der Natur geht kaputt und wollen E-Zigaretten verbieten und keine Ahnung, ich Grüne, Alter, bitte werdet nicht gewählt, bitte unter 5%. Ich habe so keinen Bock mehr auf euer dummes identitätspolitisches naturmarxistisches Geschwätz. Wir müssen unseren Konsum runterschrauben. In den Bereichen in Berlin, wo du die größten Snobs hast, die wählen Grün. Die sind so, der Pöbel, der soll sich ja mal schön mit den Ausländern gut vertragen. Und wir retten den Planeten. Wir haben ein Bewusstsein, wir wollen konsumieren und wir kaufen beim Starbucks mit Fairtrade und dann fühlen wir uns gut. Wir können konsumieren und gleichzeitig können wir unser Gewissen noch schützen. Das ist so am Arsch, Alter. Du Abel, ich habe mir jetzt auch ein Hybrid-SUV gekauft. Ja, finde ich was für die Umwelt tun. Ja. Das macht hier sonst keiner. Ich meine, Grüne, wollt ihr eine Armee nach Afrika schicken, damit man die daran hindert, dass sie sich industrialisieren? So rettet ihr den Planeten. Bitte besetzt Afrika. Erklärt mir, wie man das machen soll, dass man Afrika industrialisiert, während man die Umwelt schützt. Wenn ihr mir das erklärt habt, dann könnt ihr auch weiterhin euer grünes, dummes Geschwätz ablassen. Aber wenn unsere Wünsche erhört werden und mit ein klein bisschen Glück, ist es ja bald keine Partei mehr, die relevant ist. Das wäre schön. Weil immer mehr Leute in Deutschland offensichtlich begreifen, dass es einfach keinen Sinn macht, die zu wählen. Da kann man entweder gleich SPD oder gleich CDU wählen, egal, also je nachdem, in welche Richtung man tendiert. Nee, die Violetten. Die Violetten sind die einzigste Partei, die irgendwie noch was reißen können. Ja, Grüne wollen nicht mehr gehasst werden. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war noch so ein Artikel, dass sie Gedankenverbrecher unter Kontrolle bekommen wollen. Also ich wortwörtlich, irgendwas mit Gesinnungskontrolle und Grünsein ist hervorragend und man darf keine Shitstorms mehr haben und Shitstorms sollen bandmäßige Straftaten sein. Also die wollen wirklich Spaß im Internet kaputt hauen. Jeder hat einfach nur Spaß daran, einfach mal einem großen Unternehmen zu sagen, ihr seid doch scheiße mit dem, was ihr macht. Und das soll dann illegal sein, dass man kollektiv einmal kurz einen Nieser macht und ein Unternehmen auf die Windschutzscheibe rotzen tut, auf die digitale. Das soll dann verboten sein. Till Steffen ist ja unser bester Freund aus Hamburg, den wir ja schon öfter hier gefeatured haben. Ich glaube, der hat mittlerweile den Rekord. Ich glaube sogar noch vor Anetta Kahane und allen anderen. Also, das war auch interessant, die Forderung nach einem Staatsanwalt für Hate Speech in Berlin, die haben sie einfach nicht mehr alle, oder? Ja, die haben den Arsch so tief im eigenen Gesäß, dass sie es gar nicht mehr mitbekommen, was in der Realität passiert. Keine Ahnung, wir haben Demos, die unangemeldet sind, die in Berlin wird jetzt offen und voll zugemacht. Wenn du in den Knast kommst, musst du dich zu Hause aufhalten und kriegst einen Brief und darfst nicht, keine Ahnung, noch krimineller werden, weil die Gefängnisse überfüllt sind wegen grüner, toller Politik. Und aber man braucht einen Sonderstaatsanwalt, falls einer von den Petit-Bourgeoisie-Leuten da von irgendwem im Internet angegammelt wird. Dafür brauchen wir einen Sonderstaatsanwalt. Heilige Scheiße, Alter. Ja, und auf der einen Seite halt Free Dennis und auf der anderen Seite Sonderstaatsanwalt für Hate Speech. Wie passt das zusammen, ja. Herr Öcalan Mutlu? Oh Gott, es wird schon wieder grün. Ja, das hat ja der Mondaffe ausgegraben hier. Das ist eigentlich das Orwellianischste von dem ganzen Scheiß. Genau. Und zwar, da geht es um, also Netzbegrünung e.V. ist halt ein Verein, der wurde mal von Grün ins Leben gerufen, um halt jährlich so Veranstaltungen zu machen, die alle relativ was mit dem Neuland zu tun haben. Ja, also ich glaube, dieses Mal waren die Themen unter anderem Hack the Green Party, ja, wo sie dann irgendwelche Tools zur Stärkung grüner und grüner Graswurzelbewegungen und Werkzeuge für den Auftritt in den sozialen Medien herstellen oder zusammentragen wollten. Ja, also Social Media ist da natürlich ein ganz großer Begriff. Es gab auch einen Hackathon, habe ich gesehen. Ja, Was die da jetzt hacken wollten, weiß ich auch nicht, aber das Ganze hat mich so ein bisschen an die CCC erinnert. Das System müssen wir hacken. Ja, hack the planet. Genau. Aber was meine Aufmerksamkeit erregt hat, war halt eben das Rapid Response Team. Und da hat der Don Alfonso dann auch nochmal drüber geschrieben. Das Rapid Response Team, das sind Leute, die halt eben, wenn irgendwo jemand im Internet Hate Speech schreibt, verteilt und das halt eben Attraktion gewinnt, ja, dass die dann halt sofort drauf reagieren und da alles stürmen, alles niederbrennen, alles, oder wie sie es ausdrücken, digitale Brände löschen, ja. Dann hat man geschätzt, wie viele Leute könnten das ungefähr sein. Hieß es irgendwie, ja, Fake News und Hate Speech begegnen wir mit der über 2000 Menschen starken grünen Feuerwehr. Das hat mich so ein bisschen, wir haben da mal vor Jahren, glaube ich, drüber gesprochen, so an diese Editathons auf Wikipedia erinnert, wo dann irgendwelche Interessensgruppen Wikipedia-Artikel, oh, jetzt sind meine Kopfschmerztabletten nur gefallen, egal, irgendwelche Interessensgruppen Wikipedia-Artikel editiert haben und denen quasi so eine ideologische Färbung gegeben haben. Ja, wenn man sich im Klaren darüber ist, was heutzutage Fake News ist, was als Hate Speech gewertet ist, wird, ja, dann kann man sich auch ungefähr vorstellen, wie dieses, also was dieses Rapid Response Team macht, ja. Also ich denke mal, hier geht es wieder um das Niederbrüllen und No-Plattform von irgendwelchen als politische Gegner empfundenen Menschen. Ja, das war so meine, das ist so meine Ansicht darüber. Ja, ist schon ein bisschen bitter, dass eine Partei. Jetzt haben wir nicht nur die Amadeo-Antonius-Stiftung und den Herrn Maas und die Taskforce. Jetzt wollen die Grünen auch noch eine eigene Sturmstaffel aufstellen, um irgendwie Schutzstaffel, irgendwas fürs Internet. Grüner Saalschutz im Internet, ja, ja, genau. Wir brauchen autonome Feuerwehrfrauen und Männer, die auch ohne das Signal aus der Zentrale in den Leiterwagen springen. Das ist ein bisschen absurd, wenn es bei der Feuerwehr so wäre, würden die ganze Zeit in der Gegend rumfahren. Ja. Irgendwie, also ich verstehe nicht, ich glaube, die Grünen haben nicht verstanden, wie eine Feuerwehr funktioniert. Ja, in der Gegend rumfahren und wahrscheinlich den ganzen Tag nur damit zubringen, Flüchtlingsheime mit Wasser zu übergießen von den Feuerwehren. Jetzt könnt ihr es nicht mehr anzünden. Die brennen nicht mehr. Durchgesogen. Oh Mann. Ja, eure Wände schimmeln, aber es brennt dann nicht, ne? Ja. Ja, und gut. Ringsherum die ganze Straße steht in Flammen und da ist es so, ach ja, hier prüft mal eure Privilegien. Ihr habt so und so viele Jahre hier in diesem Land gewohnt und historische Unterdrückung und überhaupt. Der Abel hat vor dem Stream was Interessantes gesagt, und zwar, dass es so die Vorbereitung ist auf, wie hast du es nochmal ausgedrückt, die Vorbereitung als so Guerilla-mäßig weiter zu existieren, weil sie halt eben politisch kein Gewicht mehr haben? Ja, als außerparlamentarische Opposition halt irgendwie noch, ich weiß nicht in Vergessenheit zu geraten, weil alle großen Themen sind irgendwie abgehakt, für die man sie wählen könnte. Sie haben kein Profil, niemand mag sie, sie sind innerhalb der Partei zerstritten. Aktuell mag auch das komplette Land sie nicht. Noch mehr Leute aufnehmen will man nicht. Man kann nicht doppelt aus dem Atomkram aussteigen. Man hat keinen Bock auf Krieg, deswegen kann man sie auch nicht wählen. Oder halt ihr normales Wahlklientel, die hätten keinen Bock auf Krieg, würden sie nicht wählen. Also für was kann man sie wählen? Und die bereiten sich gerade vor, sozusagen, dass wenn sie absaufen, dass sie nicht komplett untergehen. Das machen sie gerade. Ach, das ist dann auch wahrscheinlich, was sie bei Hack the Green Party und dem ersten Punkt meinen, dass halt eben deren Ideen wenigstens noch in so einer Graswurzelbewegung weiterleben. Genau. Ja, also ich glaube mal, dieses Rapid-Response-Team ist wahrscheinlich komplett langweilig. Das besteht wahrscheinlich nur aus Leuten, die sowieso den ganzen Tag irgendwie in ihren sozialen Netzwerken rumhängen und dann, wenn ihnen irgendwer sagt, so ja, hier ist einer misogyn oder so, dann können sie den alle voll scheißen. Aber natürlich ein Shitstorm muss man natürlich mit einem Sonderstaatsanwalt begegnen. Ja. Also immer wegen Propagandadelikte auch schön ins Gefängnis kommt. Und nicht wegen tatsächlichen Verbrechen. Also sorry, also weißt, wenn du Leute aufhetzt und wegen dir eine Gang von Leuten auf die Straße geht, jemand verprügeln, kann ich das verstehen, dass das Kacke ist. Aber wenn du einfach nur Dünnes redest, wieso solltest du dafür bestraft werden, dass du dumm bist? So, die Dummheit tut doch schon genügend weh. Das wird dir jeder Polizist sagen, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Ja, ja, aber guck dir Mutti an. Nein. Es ist halt lächerlich, weißt du, im Pöbel wird die Möglichkeit genommen, einfach mal den Frust auch abzulassen. Den ganzen Tag arbeiten gehst und dann einmal irgendwie dann einen Tweet absendest, weil halt drin steht, ah, scheiß Drecksminister, was soll die Kacke? Und dafür kommst du dann in den Knast oder was? Weißt du, weil du mal einen scheiß Tag hattest. So, toll. Wow. Sehr menschlich. Sehr verhältnismäßig. Der Würde entsprechend, weißt du? Jeder hat auch mal schlechte Laune. Wollen wir jetzt böse Wörter verbieten? Damit man nicht mehr fluchen kann. Demolition, man. Ja. Speech is violent. Ja, ich habe vorhin nochmal mit der Leonie drüber gesprochen und da sind wir dann beide zu dem Schluss gekommen, dass entweder verbietest du alle schlechten Wörter oder keines davon. Ja, weil unter den derzeitigen Definitionen von, was Hate Speech ist und was nicht, ja, hast du halt einen unglaublichen Bias einfach, ja. Ja. Und deswegen ist es auch momentan einfach so ein richtiges beschissenes Konzept, ja. Definitiv dafür wäre, dass man gar nichts verbietet, ja. Es sollte in einer zivilisierten Gesellschaft doch möglich sein, dass man da so ein paar Beleidigungen mal aushält, hey, hallo? Ja, vor allem, guck mal, die normalsterblichen Bürger, die tun sich ja nicht wegen einem dummen Kommentar oder so dann anzeigen. Ich meine, habt ihr euch schon mal überlegt, jemanden wirklich wegen einer dämlichen Beleidigung in einer Bar oder so anzuzeigen? Nee. Ach was. Das sind dann irgendwelche Bourgeoisie-Leute. Das ist Hauptproblem halt, ne, dass du da sofort ein Gefälle drin hast, weil sich überhaupt nur die Leute natürlich trauen, sowas zu machen, die das halt so komplett schräg nehmen. Genauso wie vorhin mit den Sexualdelikten, ne, wo hier Mondaffe ja auch gesagt hat, so die Frauen werden mehr begrapscht, aber ich weiß auch nicht, ob das überhaupt so ist, ne, irgendwie, weil als Mann, wenn dich dann Typ irgendwie anpackt oder so und an dir einen Arsch packt oder so, denkst du halt auch so, ja, ist halt irgendwie ein Idiot oder so und nicht so, ja, ich muss jetzt hier, da muss ich jetzt der Staat mit befassen oder so, weil mir einer einen Arsch gepackt hat. Ja. Ja, geh mal in der Disco als Kerl zum Türsteher und sag, die Tussi da vorne hat mich angegrapscht. Dann fliegst du raus. So, keine Ahnung. Es sagt dann, soll ich euch beiden Taxi rufen? Ja, also. Ja. Nee, aber das stimmt schon. Weißt du, ich verstehe das nicht. Da sind die Leute, die schreien ständig, wir wollen weniger Staat. Sollen sich nicht überall einmischen. Ja, aber sobald dann irgendwie, keine Ahnung, mal die Hand an der falschen Körperstelle landet, heißt es dann, der Staat muss sich einschalten. Wir brauchen Gesetze, die sollen verurteilt werden. Also, ich verstehe es nicht, echt. Ja, vor allem, jetzt lass dich einfach mal stolpern und dann jemanden dämlich anrempeln und dann schreit jemand gleich, sexuelle Belästigung. Ja, oder fahr doch einfach mal mit der falschen Frau Fahrstuhl, hä? Ja, fahr mit der falschen Frau Fahrstuhl. Ich meine, ich war neulich in der S-Bahn und da ist jemand ohnmächtig geworden und dann hat er sich an mir angelehnt und dann gucke ich den so an und schüttel den halt so wieder auf, so. Aber dann könnte ich auch sagen, oh, der hat mein Safe Space geviolated, ich bin ein hartes Opfer, irgendwas, weißt du? Ja, ja. Ich bin auch letztens durch eine Tür gegangen, für die brauchst du eigentlich eine Karte, ja. Und dann habe ich so nach hinten gegriffen, um für die paar Leute, die hinter mir reinkommen, die Tür aufzuhalten, hatte dann aus Versehen eine Brust in der Hand, ja. Also. Ganz aus Versehen. Ja. Und das Beste war, es war ja im Eingangsbereich, also war alles auf Kamera, ja. Also von daher. Das ist gut. Aber das Problem ist, dass wir eine Psychologisierung von Gesetzen haben, die den menschlichen Quark abbilden soll. Und das sollen die Gesetze nicht, die sollen das Zusammenleben regeln, aber nicht irgendwelche psychologischen Wehwehchen abdenken. Also sorry, da kannst du zum Psychiater gehen, wenn es dir nicht gut geht. Das machen genügend Leute. Wir haben einer von drei Leuten, geht einer im Leben mal zum Psychiater, also mal länger. Und das sollte man machen, anstatt wegen Hate Speech fordern, dass sich alle Menschen im Internet lieben haben möchten. Also müssen. Also weißt du, Hate Speech ist ja nur so, ihr müsst wahnsinnig zivilisiert sein. Wenn jetzt einer von euch Mongo sagt, dann ist das furchtbar. Nee, es ist menschlich. Es ist dummes Gefluche. Sollen wir dann Fisch zueinander sagen, weil wir keine guten Fluchwörter mehr haben? Weißt du? Ja, aber dann wird es ja ein Fluchwort und dann ist es wieder Hate Speech. Ja. Genau, so einfach geht das. Rassistisch, ja, gegenüber niederen Lebensformen. Die Debatte darüber, was jetzt der Staat machen soll und regulieren soll und so weiter und so fort, die ist natürlich ewig, ne? Und die wird auch ewig bleiben. Aber was man auf jeden Fall ziemlich einfach sagen kann, würde ich sagen, dass der Staat einem nicht vorzuschreiben hat, was man zu fühlen oder zu denken hat. Ja. Ja, der Matthias Holt, der hier den Artikel geschrieben hat, sucht halt auch den Ansatz und vergleicht wirklich rechtlich die Normen für Hate Speech und für Gewalt, in dem Fall Mord in den USA, wo es ja halt den Murder in the First Degree gibt, wenn du irgendwie kaltblütig jemanden umbringst, Murder in, und das geplant hast, Murder in the Second Degree ist, wenn du im Affekt jemanden umbringst, und dann gibt es noch Manslaughter, und dann sagt er hier auch, wie ist es denn dann bei Hate Speech? Gibt es dann auch Fälle von Hate Speech, Manslaughter, wo man halt praktisch vielleicht gar nicht wusste, vielleicht am Telefon irgendwas sagt, ich trinke meinen Kaffee am liebsten schwarz. Und dann hat man Person of Color am Telefon und dann wusste man gar nicht, dass man dem damit eine Mikroaggression reindrückt. Also wie unglaublich verquer muss man sein, um um halt Sprache und Gewalt gleichzustellen, und was würde das für ein Apparat nach sich ziehen, wenn man das wirklich tun würde, rechtlich? Aber weil du müsstest das ja auch beweisen, dass du nie vorher, das ist wie mit Cartman in der einen Folge, wo er irgendwie dem jüdischen Kind rät, wenn es sich nicht konzentrieren kann, soll es doch mal ins Konzentrationslager gehen. Und der sagt er auch, ich hab das nicht gewusst, und oh mein Gott, und hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gesagt. Das wird ja jeder sagen, damit er dann vom Maßgerichtshof irgendwie besser wegkommt. Das, also ja, vor allem, weißt du, eine Mikroaggression braucht auch eine Mikroreaktion. Es ist ja, halt Mann, wirklich auf so einem Level von Mama hat gesagt, du hast Unrecht. Weißt du, das ist auf dem Level. Das sind Kids, die zu Hause der Gewalt in Anführungszeichen oder der Bestimmung ihrer Eltern ausgesetzt sind, Kreditkarte von den Eltern bezahlt bekommen, und die setzen sich dann hin und sagen, folgende Wörter müssen wir verbieten. Das ist wie so ein Wie Kindergarten. Es ist jeder, der mal alleine gelebt hat, sich einen Job gesucht hat und ein eigenständiges Leben geführt hat, der will gar nicht, dass irgendeine große Ordnungsmacht so viel ins Leben eingreift. Sowas kommt nur von Jugendlichen, die einfach noch nicht erwachsen geworden sind, weil sie einfach nur daran gewöhnt sind, dass die Eltern immer das letzte Wort haben. Deswegen wollen sie die große Macht mit so einer Verzierung versehen, dass sie ihren eigenen Machtanspruch auch durchdrücken können. Aber es ist einfach nur Banane autoritär von zu großen Kindern. Ja, auf jeden Fall, das, was ich hier noch markiert habe, finde ich halt auch sehr interessant, weil das ist ja jetzt auch so, ne, wenn man jetzt halt darüber reden will, dann was die Leute falsch gemacht haben, dann muss man ja auch diese Worte benutzen und sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen. Das endet dann auch wie bei Leben des Brian, wo dann der Hohepriester gesteinigt wird, weil er Jehova gesagt hat. Ja. Und da unten wird ja auch noch ein Ritter der Kokosnuss gleich zitiert, halt, was ist, wenn es Worte gibt, die für alle irgendwie ganz okay sind, nur es gibt einzelne Leute, die gar nicht hören können. Wie kriegen wir das in den Griff? Ich mag zum Beispiel das Wort Hate Speech nicht. Ich finde, was ist der Unterschied zwischen Hate Speech und Love Speech? Also ist nicht, wenn ich eine starke Ablehnung ausdrücke, das einfach auch nur eine Leidenschaft, die ich in dem Moment ausspreche. Ich finde so, weißt du, wenn wir reden, dann sollten wir das stehen lassen als Rede, solange die Leute keine Aktion begeben, sollten wir das doch feiern, wenn die Leute ihre Aggression über einen dummen Spruch ausleben. Aber du weißt doch, dass es angelehnt ist an dieses Hate Crime, wo dann halt eben nicht nur das Verbrechen an sich behandelt wird, sondern da immer noch eine Intention, zum Beispiel das Opfer herabzuwürdigen, aus rassistischen Motiven zum Beispiel, diese Intention da unterstellt wird. Ja, und das ist ja bei der Hate Speech exakt so, dass da immer eine rassistische oder sexistische, ja, Gesundheit, dass da immer eine sexistische oder rassistische Intention hinterstecken soll. Wenn mir jemand die Nase bricht, was ist mir die Intention dahinter wert? Dann ist meine Nase kaputt. Weißt du, das ist so, ich kann verstehen, dass man die verschiedenen Intentionen einfangen möchte, aber einfach nur dieses, was bringt mir das als Opfer? Nichts. Das dient dann nur dazu, dass man den Bestrafungsapparat ausbaut. Und übertriebene Bestrafung bringt halt nichts. So, das tut die Leute brutalisieren, das war's. Empowering ISIS Opponents on Twitter. Ich finde es ja ganz interessant, dass man ISIS eindecken möchte, jetzt dann irgendwie, seitdem die Situation am Abkochen ist und nicht irgendwie vor 3 Jahren. Und dass einfach schon dieses Wort Empowering drin steht, wo ich dann schon ein paar Social-Media-Accounts in meinem Kopf habe, die gebannt worden sind, weil sie irgendwas gesagt haben, was Feministinnen gestört hat. Wo ich halt wortwörtlich sagen kann, ja, Feministinnen haben mit dazu beigetragen, indirekt, dass ISIS mehr Propaganda schalten konnte, weil die Accounts, die dagegen aufgesprochen haben, gebannt worden sind, weil man irgendein Triggerwort verwendet hat. Gut gemacht. Femsoc, ob sie. Der Report ist ganz interessant. Der ist dann in den Quellen. Von der RAND Corporation. Ja, das ist uns irgendwie durch Zufall vor die Füße gefallen. Beim Rumsuchen im Netz. Das Facebook hat so eine Art neue Richtlinie zum Umgang mit Fake News, Hate Speech etc. pp. Und hat hier in dem PDF zusammengefasst. Es ist unsere Verantwortung, die guten Effekte zu vergrößern und die schlechten Effekte zu verkleinern. Weiterzumachen, damit Diversität zu erhöhen und unsere Verständnis unserer Community, unser gegenseitiges Verständnis, sodass unsere Community die größtmöglichen positiven Einflüsse auf die Welt haben kann. Warum da auch schon wieder Diversity rein schuhhornt wird? Und er meint ja damit nur Racial Diversity. Er meint wieder mal nicht die Diversity der Meinung. Ja, ich denke mal, höchstwahrscheinlich weil die entsprechenden Leute, die da Druck ausüben, das gerne da drin stehen haben wollen. Ne? Also halt irgendwelche NGOs und so, die halt irgendwie sagen so, hier Facebook, hier, wir meckern jetzt hier gerade bei unseren Freunden aus den Regierungen, dass ihr doof seid und das könnte euch unter euer Geld kosten. Und dass sie denn deswegen jetzt hier so ein paar Knochen halt hinschmeißen. Ne? Wenn ich sowas schon wieder lese hier mit Civil Engagement und so, ne, das klingt ja schon wieder fast nach AA-Stiftung, die Zivilgesellschaft stärken. Und ja, Amirat Online und so weiter, ja, keine Ahnung, Increase Individual Access. The reality is that not everyone shares our vision. Ist das so, ja? Überraschung. One world, one vision, oder was? Ja, hier, das ist das. Aber nicht gut von Facebook. Das haben wir bei die wirkliche Armee irgendwie auf dem Schild dann. Ist doch schon so ein Daumen, das Facebook-Security-Ding sieht doch schon aus wie so ein Schild. Vor allem, also diese Initiativen jetzt gegen Fake News, das Einzige, was dadurch entstehen wird, ist, dass wenn du eine Fake News unterbringen möchtest, die Hürden etwas höher sind. Aber wenn du eine gute PR-Agentur hast oder wenn du einfach nur zu BuzzFeed gehst, dann kriegst du deine Fake News trotzdem untergesetzt. Also es ist so... Ja, du musst dann kreativer sein, wenn du Müll redest. Toll. Wow. Also, das ist wie wenn man Dummheit verbieten möchte. Das geht halt auch nicht. Oder ich weiß nicht. Schlechte Argumentation, Strawmans. Strawmans kannst du auch nicht verbieten. Genauso kannst False News nicht verbieten. Ja, oder Fehler durch weglassen, ne? False Amplifiers. Also inauthentic Accounts. Oh. Ja, also wenn ich mir da so die ganzen Bot-Netzwerke angucke, alleine auf Social Media, die dann irgendwie zigmal dieselbe News retweeten, ja, da werden es aber einige Publikationen schwer haben in der Zukunft. Ja. Was ich jetzt gerade noch zum Able sagen wollte, dass du hast ja gerade BuzzFeed gesagt, aber im Endeffekt ist ja Clickbait nicht wirklich Fake News. Clickbait ist halt so Entertainment-Scheiße, weißt du? Aber Fake News ist es ja dann erst in dem Moment, wo es quasi vom Entertainment in so eine Unwahrheit abdriftet. Ja, keine Ahnung. Trump lässt sich bepissen von Nutten oder sowas. Ja, ja, aber durch das niedrige Niveau auf BuzzFeed kannst du halt ziemlich easy gerade so ein Pamphlet wie das mit den Nutten unterbringen. Das meine ich, dass du einfach nur ein bisschen dann kreativer sein musst, das unterzubringen. Dann tut man den IQ hochsetzen, den man haben muss, damit man Fake News produzieren kann. Das ist alles, was man macht. Aber es ist genauso immer noch möglich. Also. Und wenn ich mich jetzt mal an Gamergate erinnere, war das nicht unbedingt die Gamergate-Seite, die Bots genutzt hat, um ihren Kram zu pushen, sondern im Gegenteil waren das eher Social Justice Warrior, die davon Gebrauch gemacht haben. Ah ja? Also, Aber das ist wieder das, was wir letztens schon... Ich sag nur, discouraging specific parties from participating. Und also, das klingt für mich auch so nach so einem Ding wie, was sie bei den Grünen da aushacken. Mit der Feuerwehr. Ja. Die grüne Feuerwehr. Früher waren die noch rot. Was ist denn da passiert? Dann hast du so eine Feuerwehr wie in Fahrenheit. Wie war die Zahl? 431 genau. Oder so? 451. 451, genau. Das ist nämlich die Temperatur in Fahrenheit, bei der Papier anfängt zu brennen. Ja, genau. Von Ray Bradbury. Der sehr schön schreiben tut, mit vielen geilen Metaphern. Und guckt euch nicht den häuslichen Film von Truffaut an. Lest lieber das Buch. Ja, genau. Ich hab's auch mal gelesen. Ich müsste es mal wieder lesen. Das ist nämlich schon wieder ein paar Jahre her. Ja, aber auch dieses, weißt du, dann kann ISIS Leute rekrutieren. Ja, vielleicht versucht man dann irgendwie ökonomisch die Familien nicht so stark ranzunehmen, dass dann die Eltern sich auch ordentlich um ihre scheiß Balgen kümmern können, damit die nicht so im Scheiß beitreten, weil es eh nur dumme Jugendliche sind, die den Arsch nicht voll bekommen. Also weißt du, ja, die Kanäle, die ISIS benutzt, um Mitglieder zu rekrutieren, die kannst du benutzen, um die Leute aufzuklären über ISIS, dass sie sich das überlegen, dass sie sich denken, oh mein Gott, ja, worauf lasse ich mich ein, wenn ich bei denen mitmache. Aber auf der anderen Seite werden... Aber wenn du jetzt einfach sagst, nein, wir müssen das verbieten, wir müssen den Hahn zudrehen, so, dann demonstrierst du deine eigene Machtlosigkeit. Damit beweist du, dass du nicht in der Lage bist, das quasi den Spieß umzudrehen. Ja. Aber es ist doch gerade so, dass Leute wie Ali Udlu oder die hier Ronay Chaka oder so regelmäßig auf Facebook gesperrt und also zumindest temporär gesperrt werden. Und auch das, es sind ja auch schon Islamkritiker oder Islamismuskritiker vollständig gelöscht worden von ihren Profilen her. Komisch, weil das müssten ja eigentlich Leute sein, die man als gut wahrnimmt. Tut man aber nicht offensichtlich, weil die sich halt auch gegen den Islam äußern, verstehe ich alles nicht. Na, weil man das halt, weil das halt Werkzeuge sind, die halt auch von bestimmten Personen eingesetzt werden. Ja, das ist ja nicht so, dass es irgendwie allgemeingültiges Recht ist auf einmal oder Regeln sind, die für alle gelten. Die werden dann halt eben von, was weiß ich, Facebook durchgesetzt oder irgendwas. Ja, hat man ja zum Beispiel bei Maas seiner Bestellliste bei Facebook gesehen. Ja. Ja, das Erste, was passiert ist, ist dann, dass die Erdogan-Fanboys dann angefangen haben, Leute down zu flecken, weil sie sagen, ja. Erdogan hat doofe Ohren, Alter. Und weißt du, es ist so, jedes Mal ist es dasselbe. Die ersten Gruppen, die dann solche Instrumente wahrnehmen, sind dann genau die Gruppen, wo man sich denkt, warum sind wir so dumm und tun so Gesetze verabschieden? Man hat in den USA hat man auch, als man angefangen hat, Diskriminierungsgesetze aufzubauen, hat man eben, in New York hat man Diskriminierungsgesetze verabschiedet, dass niemand diskriminiert werden darf. Das Erste, was verurteilt worden ist, war ein Bücherladen, der lesbische Erotika verkauft, wo Männer nicht willkommen waren, reinzugehen. Und dann wurden die Shopbesitzer verklagt und mussten Strafe zahlen, weil sie halt an der Tür ein Schild hatten, Only Woman. Weißt du, so toll. Das wäre ja theoretisch die Gruppe, die ihr schützen wollte. Gut gemacht mit dem Hate Speech Gesetz. Ja, aber das ist ja, wenigstens haben sie es mal durchgezogen. Dann merkt man auch, dass der Laden nicht in Deutschland war. Was? Jetzt habt ihr durcheinander geredet. Aber wie, ey? Ja, da merkt man auf jeden Fall, dass der Laden nicht in Deutschland war. Aber wenn der Laden in Deutschland gewesen wäre, hätten sie schon einen Weg gefunden, den Doppelstandard aufrechtzuerhalten. Ja, ich wollte sagen, dass es grundsätzlich einfach eine Scheißidee ist, Gesetze zu verabschieden, die man gegen sich die gegen einen selbst verwendet werden können. Also, dass man selbst halt zum Schweigen gebracht wird. Ja, aber Gesetze müssen für alle gelten. Gesetze, die du in keine Gesetze, die du in den Händen sehen willst. So, genauso so ein Wahrheitsministerium, was Maas geplant hat, ist so ziemlich das Dümmste, was ich mir vorstellen kann. Wenn der politische Gegner an die Macht kommt, ja, dann radiert er dich halt aus. Jo, ja, mit seinem eigenen Gesetz. Da ist so, ich ist halt einfach dumm. Ja klar, ich habe heute den Film Snowden gesehen und erinnert mich auch daran, dass er halt irgendwie sagte so, ja guck mal, ne, jetzt bauen wir das alles auf und wir versuchen das für das Gute zu benutzen, hier da die ganzen Terroristen ausspähen und so. Aber was ist, wenn der falsche Präsident an die Macht kommt, ja? Schlüsselfertige Diktatur, die nur noch sehr, sehr, sehr, genau, sehr schwer über den Haufen zu werfen ist. Hat man dann gut gemacht. Genauso wie mit Wahrheitsministerium. Ja, dann lass mal, keine Ahnung, eine Kackpartei, die am Arsch ist, wie die Violetten, komplett an die Macht kommen. Und dann werden alle Leute verfolgt, die nicht an Spiritualität glauben. Toll, gute Idee. Weißt du, super, genial. Geil. Good Job. Ja, ist mir doch egal, ich glaube an den heiligen Nikkek, ist doch alles in Ordnung. Ja. Das ist spirituell genug. Ja. Die Violetten sind die Partei für Kirgisistan. Ich merke das schon. Ja, die Violetten, die können ja nicht mal nachfolgen, gleiche Zahlen, Ziffern rollen. Also, das, die haben mir gar nichts zu sagen. Ja, ja, musst du denen halt beibringen. Tritt ein und ändere das Thema. Stimmt, mache ich auch. Ich mache die alle zu Kirgisistanis. Ja, jedenfalls, was hier steht, halt Meme and Story Generation. Oh mein Gott, was für ein schlimmes Verbrechen. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Das muss auf jeden Fall unterdrückt werden. Creation of Astroturfing Groups. Ja, sowas wie das No Hate Speech Movement oder was? Meme and Story Generation. Ja, die organisierten Meme-Fabriken. Wieso verstehen die Leute nicht endlich, dass Memes einfach nur dumme Sprüche sind, Ideen, die man hin und her wirft, was während einem Gespräch einfach automatisch entsteht und das ist dann halt lustig und das geht rum und du kannst dich nicht hinsetzen mit einem Expertenteam von 12 Leuten in den Raum und dann sagen, wir müssen gutes Meme kreieren, wir brauchen jetzt, wir brauchen jetzt ein gutes Bild, kommt mal jemand mit einem guten Bild und dann kommt ein Anthroposoph rein und sagt, ja, dieses Bild war im Mittelalter, bla bla bla, weißt du, so funktioniert das nicht. Geil. Ja, ist wirklich so, ohne Scheiß. Ja, also die meisten Memes, die entwickeln sich natürlich und man kann nicht, es ist immer, weißt du, die denken halt, dass man macht, erst ist das Meme da und dann kommen die Anhänger, aber es ist genau andersrum. Du hast halt bereits eine Interessensgruppe, wie zum Beispiel Trump-Supporter und die produzieren dann die Memes, ja. Das ist halt eben auch das, was die einfach nicht verstehen wollen. Ne? Natürlich sind Memes super dazu geeignet, simplifiziert Botschaften weiterzugeben, aber wenn du versuchst, da künstlich irgendwas einzufügen oder so, ja, halt eben die Leute mit deinem Meme in eine bestimmte Richtung zu lenken, das funktioniert einfach nicht, ja. Ja, also, weil es einfach unnatürlich ist. Es ist halt ein dummer Witz, ein Schluck auf vom Universum, den kann man nicht provozieren und dann sagen, wir müssen da einen guten Zweck draus machen, wir müssen jetzt den Regenwald retten, mach mal ein gutes Regenwald-Meme, dass da ein Baum da steht und der dann ruft, rette mich. Wenn Wi-Fi so wichtig wäre wie Bäume, dann hätte die Lunge, die Erde, wieder was zum Atmen. Weißt du, so Trottel sitzen dann da. Und werden dafür bezahlt von der EU. No Hate Speech Movement. Zugekokste Medienfotzen. Ja, wortwörtlich. Wie der Spiegel-Chefredakteur, Alter. Was für ein seelenloser Psychopath. Das ist ein Video. Chris, weißt du noch? Ja, oh Gott. Ja, ich kann den Typen auch schwer angucken. Also ich meine es gar nicht mal böse gegenüber ihm, aber der hat so einen Blick, Alter. Ja. Genauso wie der eine. Ich weiß, was du meinst. Ja, das Evil Eye. Ja, was schon war, so ganz normal ist der, glaube ich, nicht irgendwie im Kopf. Also das war jetzt... Aber das macht ihn jetzt schon wieder sympathisch. Ja, da fragt gerade einer im Chat, was ein AstroTurf ist. Will das mal ihm einer erklären? Ja, es ist quasi die Vortäuschung von einer Graswurzelbewegung. Also man tut so, als wäre da eine Sache, die von ganz vielen Leuten halt aus der normalen Bevölkerung unterstützt wird. Aber in Wahrheit ist es halt von oben herab umgestülpt über irgendwelche NGOs oder so, dass man das halt eben faked. Also sowas, wie wir in Deutschland ständig erleben mit so Sachen wie Amadeo Antonio Stiftung und No Hate Speech Movement. Ja, zum Beispiel nicht egal und No Hate Speech. Genau. Ja, genau. Ja. Wir haben ja in Deutschland haben wir eigentlich auch so einen 2-4-Wochen-Takt so eine AstroTurf-Bewegung, wo sich dann Leute einbringen sollen und dann halt 8 Vollzeit-Heinis von derselben Organisation da hocken, die alle 2 Wochen eine andere Kampagne aufsagen müssen. Ja, ich glaube noch nicht. Das Europa-Ding im Moment. No Hate Speech Movement. Nee, das Europa-Ding heißt Pulse of Europe. Ja. Genau. Ach, da habe ich jetzt noch gar nichts von gehört. Was ist das denn? Ja, das ist auch so eine kleine. Die demonstrieren und finden die EU geil. Ja. Die demonstrieren für die EU. Echt, wirklich? Ich meine, mach das denn bitte mit einem gesunden Menschenverstand? Ich meine, weißt du, mit EU, ich finde ja, weißt du, so, eine Militärmacht EU und ein großer Markt, bei dem man richtig wirtschaften kann, das finde ich ja gut. Aber wenn die dann mit Hate Speech... Halt die Schnauze, du NCAP, halt die Schnauze. Ja, große Märkte, freie Märkte für freie Bürger, weißt du? Nein, aber weißt du, ich mag die EU, aber ich mag Pulse of Europe nicht. Okay. Ja, also ich mag den Europarat auf jeden Fall nicht. Und das ist ja auch so same. Eine der dicksten Astroturfing-Organisationen. Also da kommt ja so viel her, wie die Istanbul-Konvention. Ich mag halt die Idee, nicht die Umsetzung. So, das meine ich, keine Ahnung. Tingon? AstroTurf ist allerdings auch der Stadionbelag bei Blood Bowl-Spielen. Also nur mal so am Rande. Ja, generell Kunstrasen heißt das halt übersetzt quasi. Der Typ, der den Kunstrasen erfunden hat, war ein Niederländer. Der ist Millionär geworden. Und oft verflucht, wenn Leute drauf ausgerutscht und dann mit dem Knie drüber geschubbert sind. Und sich verbrannt haben. Scheiß Sportunterricht. Das ist interessant. Ich dachte, Kunstrasen, das klingt irgendwie schon so, als wäre das was typisch, so ein typisch deutsches Produkt, weißt du? Ja. Aber waren Niederländer. Ich meine, es sind ja Sumpfdeutsche, weißt du? Ja, schon irgendwie. Also hier ist plötzlich von Diverse Viewpoints die Rede. Das ist eine Unverschämtheit, wie hier holländische Interessen marginalisiert werden von euch. Und ich kann das schon nicht stehen lassen. Es tut mir leid. Ja. Lügner. Das stimmt doch gar nicht. Hopp, Holland! Ein bisschen. Ja, aber Holland ist gut. Okay, sie möchten also ja, als negativ manipulieren, ne? Positiv manipulieren geht natürlich. Ja, als abschließende Punkte, also sie möchten studieren, wie die negativen Manipulatoren den öffentlichen Diskurs auf Facebook beeinflussen. Dann Account-Sicherheit verbessern, Fake-Accounts besser identifizieren und weiterhin die Privacy-Settings verbessern, okay. Ja, ich. Okay, Vorwarnsysteme wollen sie praktisch schaffen. Multi-Stakeholder-Efforts. Da vielleicht hat Crash Override da einen Fuß in der Tür oder so. Und Supporting Civil Society Programs around Media Literacy, also zivilgesellschaftliche Programme zur Medienkompetenz fördern. Na, vielen Dank. Da kann ich eine ganz einfache Regel aufstellen. Wir gehören dazu. Da hätte ich eine ganz einfache Regel. Dir ist verboten zu glauben, was du liest. Punkt. Weißt du, sei halt nicht leichtgläubig. So. Versuch nicht dumm zu sein. So. Wow. Voll hart. Weißt du, keine Ahnung. Die Menschen sind halt so, dass sie gerne ihr eigenes Weltbild bestätigt haben würden. Ja, das Internet füttert das. Aber früher wurde es auch gefüttert. Jede Zeitung hat ihren Bias. Wow. Und jede Presseagentur hat auch einen Bias. Auf jeden Fall. Genauso wie die TinCon. Du hast eben gesehen, da stand kurz GG und dann Games. Ja, was mir bei der TinCon aufgefallen ist, ich bin durch die Sprecher durchgegangen und jeder hatte da eine Regenbogenflagge im Profil und hat es so voll geil gezeigt, so Diversity und so. Und ich dachte mir so, okay, wenn ihr jetzt 90% der Sprecher einladet, die halt irgendwie mit Regenbogenflagge auftretet, dann macht ihr so die Katholen total nervös. So. Also weißt du, so, Gay Agenda, ich finde es immer total lächerlich, wenn es gesagt wird, aber wenn ich mir dann die TinCon, die sich an Jugendliche richtet, mir dann so vorstelle, jeder steht mit der Regenbogenflagge da, denke ich mir so, okay, die Jungen sind die am wenigsten Probleme damit haben und da steht dann überall noch eine Kack-Regenbogenflagge. Vielleicht sollten wir vor dem Eingang Aluhüte verteilen an die Leute. Das wäre eigentlich eine coole Aktion. Ja. Und ich meine, weißt du, die TinCon, die ist ja von den Leuten von der Republika und die Republika, die wirken für mich wie Scientology, Alter. Ohne Spaß. Ich habe Angst, wenn ich unter denen bin. Das sind merkwürdige Menschen, die so oberflächlich sind, dass sie sich nur von Buzzwords ernähren. Ich muss gerade wieder an Donald Sutherland und die Körperfresser denken. Wenn sich dann alle im Republika-Saal zu dir umdrehen auf so ein Codewort hin und dich zerfleischen. Also, ja, wortwörtlich. Ja. Ich war ja mal bei einer Vorlesung von der Anne Witzorek und habe dann eine ein bisschen kritischere Frage gestellt und haben sich auch alle zu mir umgedreht und kann er es angefangen, machen? Ja, angefangen zu kreischen. Also hat man dann das Raunen gehört, so ein Geräusch, wenn Safe Space zersplittert, weißt du? Nomi, get out! Kriegen wir das auch mit Ton oder skippst du nur durch? Ich spiele das hier nur durch. Das leere Gequake von den Leuten brauchen wir uns gar nicht anhören. Ich fasse das mal zusammen mit, das ist so geil und das ist so toll und das ist so großartig und was die hier machen und auf die Beine stellen und die ganze Welt wird sich verbessern und alles ist wunderschön. Wir haben so viel Freude, Technik, junge Menschen, Paradigmenwechsel, Netzpolitik, Aktivierung der Zivilgesellschaft. Ja, Aftermovie. Ja, ihr seht aus wie eine Aftershow komplett. Das ist, was mich immer so an diesen ganzen Geschichten stört, ist auch, ja, was mich immer so an diesen Geschichten stört, ist auch so irgendwie, und vor allem, das hat man im Ausland, glaube ich, weniger, ja, dass halt eben bei, wenn in Deutschland irgendwie eine Veranstaltung ist, die ein bisschen was mit Jugend zu tun hat, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen hipper, so, ne? Hast du immer irgendeine blöde Politikfresse dazwischen drin, die versucht, für ihre Sache zu werben. Ja? Hier hast du auch schon wieder die Schwesig rumgeistern, ja? Ja, die haben wir ja letztes Mal sogar in voller Länge uns angehört, was nee, nicht in voller Länge, da war noch viel mehr, aber wir haben dann... Aber weißt du, wenn ich mir so eine Veranstaltung angucke, welche Kids gehen denn dahin? Sind es die Unterklasse-Proles-Kids, wo die Mutter arbeitet und der Vater, keine Ahnung... Nee, das sind die Kinder von den 2000 grünen Wachleuten, die da hängen. Ja, hast du das hier gerade gesehen mit den, was die da essen? Weißt du, und dann 3 ja. Euro für Club Mate ausgeben und so. Ohne ja, Spaß. Ach, Club Mate ist Hackerbrause, weißt du doch, ne? Mhm. Ja. Daran erkennst du die ganzen Poser immer. Ich weiß nicht, der Krauthausen ist mir mal gefolgt, als ich gemeint habe, irgendwie dieser Behinderten-Hashtag von den Feministinnen wäre scheiße und man sollte sich doch vielleicht, statt sich irgendwelche Behinderungen einzubilden, auf die Leute zu bewegen, die halt wirklich behindert sind. Und dann ist er mir irgendwann entfolgt, weil ich ihn wahrscheinlich zu rechts war oder so. A Flat Mars Society. Der Mars ist flach und in der Mitte ist eine Pyramide. Ja, auf jeden Fall sagt er in diesem Ding hier auch, dass ja diese Republika-Leute die allertollsten sind und so. Also. Echt? Was ja. Ich halt auch krass finde, ist, dass das genau die gleichen Leute sind wie dieses Jahr. Also mit minimalen Änderungen. Cold Mirror, Krauthausen, Susie Einhorn-Tussi, die ich da habe rumlaufen sehen. Ja, Mann, oh Mann, Cold Mirror, das ist auch echt wieder. Tarik Tesfu ins Bild. Verbrennen das ein bisschen mit der Musik. Ich finde den Film Con großartig. Aber ehrlich gesagt ist fast alles, was Johnny und Tanja Häusler anfassen, großartig. Die Republika ist großartig und jetzt einfach das logisch fortzusetzen, auch junge Menschen für das Internet zu begeistern, wobei man sie ja gar nicht mehr begeistern muss, sondern sie einfach mit neuen Technologien auch vertraut machen und auch anzuerkennen, dass es auch eine eigene Jugendkultur im Internet inzwischen gibt und nicht immer nur als Erwachsener jetzt reinzupushen, sondern von Jugendlichen für Jugendliche eine Konferenz zu machen, ist einfach genau der richtige Schritt. Im Internet. Von Jugendlichen, sind die Häuslers Jugendliche oder was? Sind die ganzen Republika-Affen Jugendliche? Anki Domscheid-Bärt ist ein Jugendliche. Ist ein Jugendliche, ja. Jäger und Sammler, Datteltäter. Ja, Susi Crime. Weißt du, die Crime. Ja. Schwesig, Jugendliche. Gender-Hip-Hop. No Hate Speech-Kampagne ist auch mit dabei. Mikey Grön von Digitale Spielwelten, Game Over Hate, wo sich Leute darüber beschweren, dass man bei Ego-Shootern Faggot zueinander sagt, wenn man scheiße spielt. Ja, so Leute sind dort, ohne Spaß. Menschen, die alles wörtlich nehmen und keine Ironie lesen können, weil sie den geistig geringsten Widerstand im Leben verfolgen. Das sind hier gerade die YouTube-Aktivisten German Lifestyle aus Syrien. Es ist so eine Scheißshow. Und ey, wenn du als jugendliche Interesse an Technik hast, dann programmierst du auf deinem Scheißrechner, der zu günstig ist, was deine Eltern dein Kack-Hobby nicht unterstützen, weil sie kein Interesse in deinem Leben haben. Und du kommst niemals auf so eine Scheiß-Drecks-Tincon, wo du dann 3 Euro für deinen Club Mate und 5 Euro für eine Currywurst zahlst. So eine Scheiß-Bourgeoisie-Scheiße, Alter. Und das ist es jetzt, ist deine Kritik, besteht deine Kritik jetzt darin, dass wir Underdogs nicht gefördert werden, oder besteht die, ich weiß nicht, ich finde es viel schlimmer, dass schon wieder so ein Medienkreiswegs ist, weißt du? Die sollen sich auflösen. Das wäre das einzig Authentische, was wir machen können. Das mache ich auch nochmal mit Ton, dass es so ein komischer Poetry Slam jetzt kommt. Es ist falsch, wenn ich was sage. Es ist falsch, wenn ich schweige. Ja, es fehlt mir an Kraft, diesen Scheiß zu umschreiben. Und dieser Text hier entstand nach so vielen Malen, in denen Siri sagte, dass es sonnig wird und ich in meine Sneaker glitt und gleich nach dem nach Hause kommen meine Wut und auch Verzweiflung litt. Ich finde die Messe... Was? Was? Wegen dem schlechten Wetter und weil Siri das falsch vorausgesagt hat, hat sie einen Nervenzusammenbruch oder was? Ja, genau, das sind die... Finanzistisch kann man verzweifelt nochmal sein. Das sind die ganz wichtigen Probleme im Leben. Ja. Mal bin ich nett, mal bin ich barsch, Popo, Esi, Gedanken für den Arsch. Und da waren eben die Datteln. Popo-Piraten haben die Revolution verraten. Mit Kopftuch euch auf der Bühne. Obwohl mit dem richtigen Beat runter? Ja, ich finde es auf jeden Fall geil. Ich finde es genial. Ja, die sagt gerade, sie isst gern Pommes. Das ist... Hello, fellow kid. Das ist einen eigenen Rap wert, ja. Ein super Beitrag, nee, das ist kein Rap, das sagt ihr einfach nur. Ach so. Man muss sich auf das konzentrieren, was gut ist. Ich mag kein Pommes. So. Applaus. Hey. Ja. Mic dropped. Das war gerade echt der Patriarch als technische Seite. Ich habe auf meinem MacBook eine App installiert. Ich bin voll der Hacker. Ich kann was. Ich kann QR-Codes lesen. Ja. Das macht doch keiner. Oh, guck mal, wie sie alle leuchten mit ihren Handys. Ist das nicht geil? Oh, Wahnsinn. Und jetzt drehen sie sich alle um und Wahnsinn. Gruppenspiele mit Handys. Wenn du das Geld von der TinCon nehmen würdest, weißt du, das Ding, wenn du das veranstaltest, das verwenden würdest, um bei der Bundesregierung zu lobbyen, dass in die Scheißschulen ordentliche Rechner kommen, dann hätten alle davon was. Aber nein, das steht dann die Schwesig da und sagt, hallo Zivilgesellschaft, wählt mich bitte. Die Bundesregierung darf das ja nicht. Die Bundesregierung darf die Schulen nicht ausstatten. Da gibt es extra so einen Grundsatz. Für ja, das ist Ländersache. Ja, aber komm, meine Schule hatte so eine Kackausstattung. Meine beiden Schulen, wo ich hin bin. Natürlich muss der Bund eine zweckgebundene Förderung auflegen für die Bundesländer. Mhm. Rechne an die Schulen. Yay, wir sind alle schwarz-weiß. Voll hip, voll trendy. Warte, da muss man dann jetzt noch die Kamera zeigen, während man filmt, damit es voll jugendlich rüberkommt, weil man dann so die vierte Wand durchbricht. YouTuberin? Macht die überhaupt noch was? Ist die nicht eine YouTuberin von vor 10 Jahren? Ja, warte mal, also das bricht mir schon übers Herz, ich fand die mal so cool, ey. Aber naja, auf jeden Fall, die war oder ist sogar noch YouTuberin und die ist dann mal, ich weiß gar nicht mehr, welches Format das war bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber da hat sie dann irgendwie auch mal was gemacht. Und da ihre Flash-Cartoons und sowas alles gezeigt. So, ja, Keks, alter Keks, ist der mit Ohrsand. Den habe ich immer noch im Kopf. Also der Tariq Tesfu mit seiner Gender-Krise, der hat weniger Abos wie die Affen. Und der wurde aber vom Land NRW gesponsert und durfte dort auch auftreten. Finde ich gut. Ich hoffe, dass für ihn das nur eine Schauspielerkarriere ist, die sehr, sehr schwer beginnt und dass er nicht wirklich an die Scheiße glaubt. Der arme Mann. Gender Love. Ja, jetzt lernen wir noch, was postfaktisch bedeutet. Und, oh, super. Da freue ich mich drauf. Jetzt nochmal wieder verfremdet. Auch für die Post. Ja, genau. Mal gucken, was sind Fakten, die mit der Post kommen. Oh, voll die krasse Musik. Ja, meine Damen und Herren. Wunderschönen Abend. wörtlich übersetzt als postfaktisch so viel wie nach den Fakten oder hinter den Fakten alles, was nicht mehr mit der Wahrheit zu tun hat, dass man einfach nicht mehr guckt, stimmt das oder stimmt das nicht, sondern man nimmt Sachen als Tatsachen hin, ohne sie richtig zu prüfen. Und dieses postfaktische Gefühl, was damit verbreitet wird, das breitet sich immer weiter aus. Breitet sich immer weiter aus. Das hat es früher nie gegeben, dass Leute irgendwas einfach behauptet haben, was nicht gestimmt hat. Das ist ganz normal. Ist das etwa schon wieder ein Kraftfeld, was uns alle umgibt und durchdringt? Ja. Wortwörtlich. Man negiert im Wesentlichen die Realität, die andere Leute sehen und sagt, dem ist nicht so, das ist unwahr. Und besinnt sich nur auf die eigene Wahrnehmung, die man heutzutage eben leicht durch das vielfältige Medienangebot immer wieder aufrechterhalten kann, durch selektive Wahrnehmung. Warte. Die Realitäten negieren sich gegenseitig. Wenn du von den 10 Top-Thinktanks dir die Meinung zum Thema Brexit oder EU-Wirtschaftswachstum durchliest, dann hast du, obwohl das eigentlich die absoluten Experten auf dem Feld sind, trotzdem andere Meinungen. Wie kann das sein? Oder warum haben wir überhaupt unterschiedliche Parteien? Wenn die verschiedenen Weltbilder, die sind ja alle objektiv, realistisch wahr. Wie kann das überhaupt sein? Weißt du, dass du dann überhaupt verschiedene Parteien hast? Er hat jetzt gerade behauptet, die Sachen, die bestätigen sich gegenseitig, aber genauso gut kann man ja die Medien auch benutzen, also so wie ich das eigentlich meistens mache, dass ich da gerade jetzt die Möglichkeit habe, mir die Einwürfe von anderen Leuten anzuhören, wo ich normalerweise nicht die Möglichkeit hätte. Also irgendeinem Glatzkopf würde ich jetzt nicht um die Schulter hauen und sagen, hier, erklär mir mal, was hast du denn jetzt gegen die und die Leute oder keine Ahnung wie was. Ne? Aber irgendwie so eine Internetseite mal aufklappen und sich den Kram durchlesen, was die da irgendwie verbreiten, das kann man halt machen, ne? So aus seinem sicheren Wohnzimmer raus. Und selektiven Medienkonsum. Als Blogger bin ich damit eigentlich ständig konfrontiert und schon seit Jahren. Der Mensch will betrogen werden. Das war immer schon so. Nur das ist jetzt die neue Variante von dem, was sich jetzt hier auftut. Was? Neu an der ganzen Situation ist, sind jetzt zunehmend viele, die daraus ein Jetzt haben wir noch Korrektiv, ne? Das sind Korrektiv. Leute, die jetzt Facebook in Deutschland Fakten checken sollen. Und ich glaube übrigens, dass der eine Herr, der da eben nur kurz eingeblendet war, dass es der Hartmut Danisch war. Das könnte nämlich gut sein, denn der war ja bei dieser Veranstaltung, da hatten wir auch damals drüber berichtet, dass sie ihn da interviewt haben und er den quasi gesagt hat, dass das alles Humbug ist und Quatsch und die gemeint haben so, ja, das ist wirklich mal eine andere Meldung. Aber mehr haben sie nicht gespielt von ihm. Geschäftsmodell sich gebaut haben und dadurch, dass im Internet einfach ohne jegliche Kontrolle und einfach umsonst veröffentlichen kann und daraus sogar Geld machen kann, Geld verdienen kann. Das ist eigentlich die neue Situation, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Ja, genauso wie wenn ich Axe-Spray verwende unter meine Achselhöhlen, laufen mir gar keine Frauen hinterher. Das ist ja Betrug. Wie ist das fast erlaubt? Oh mein Gott, Realität. Das kann man jetzt umsonst verbreiten. Oh mein Gott, das Internet. Naja, was ist, wenn ich eine Flasche Generalreiniger öffne und drehe mich an meinem Kreis und da kommt gar kein Mann raus, der mir die Bude putzt, ist alles postfaktisch, ne? Ja, also ich verstehe das gar nicht, dass es vorkommt, dass Menschen die Unwahrheit sagen in Publikation. Oh mein Gott, das ist ja krank. Sonntags auch einen Haufen Leute wegen Kannibalismus nach der Messe festnehmen, ne? Weil wenn das stimmt, dass sie da Menschenfleisch essen und Blut trinken, dann muss da was gemacht werden. Ja. Unbedingt. Die Musik macht mich fertig, ey. Ja, weil ja dass so man sich auch damit beschäftigt, ist schon ein bisschen denkt, it's on the internet, so it's true. Das sind Deppen, die so denken, sorry. Also, und denen war auch bei Zeitungen nicht zu helfen. Die haben früher schon, wie hießen diese News of the World, heißen sie in Amerika, und hier gab es das auch so: Mann mit 3 Köpfen geboren und Yeti entdeckt und so Zeitungen. Länger, weil das Internet einfach auch dazu verführt, Es steht im Internet, also muss jetzt ja was dran sein. Und das ist natürlich total falsch. Ich glaube, wer denkt denn so? Das ist uns erst beim Internet aufgefallen. Bei Mein Kampf haben wir noch gedacht, das ist schon alles in Ordnung. Ja, also so. Es ist auch so, dass wenn ich mir eine Verschwörungstheorie ausdenke, weil ich einfach einen lustigen Nachmittag habe und die niederschreibe an einem Samstagnachmittag, während ich ein Bier trinke und das dann veröffentlichen möchte, dann muss ich nicht an die Scheißtheorie glauben und kann sie trotzdem ins Internet stellen und so tun, zumindest für einen Tag, als ob es wahr ist. Und ich will nicht, dass mir dieses Recht von irgendwem genommen wird, weil sie sagen, oh mein Gott, jemand könnte das glauben, fickt euch, ihr habt eure ganze Religionskacke und ich darf mir keine Fakten aus dem Hintern ziehen. Ein Großteil der Titanic-Titel müssten weg. Ich erinnere mich an so Perlen wie Kohl gedopt, Wiedervereinigung ungültig. Ja. Glückskekse müssen verboten werden und Horoskope. Horoskope. Ja. Und die ganzen Karten, die aus der Hand lesen und so, die müssen auch weg. Mhm. Ist das schon Antiziganismus? Also mein Sternzeichen ist Demokrat. Ja. Ich bin Stier. Es ist Unzufriedenheit, aber auch vielleicht die Hoffnung, dass es doch anders sein könnte. Anders, anders als was? Was? Es ist Unzufriedenheit, die Hoffnung, dass es doch anders sein könnte. Entschuldigung, ich hatte gerade eine Erektion. Was hat die Dame gesagt? Es ist Unzufriedenheit und die Möglichkeit, dass es auch anders sein könnte. Sie möchte Einhörner und rosa Wolken und so, hat sie gesagt. Das finde ich gut, das werde ich ihr alles schenken. So ein Liv Tyler-Typ, ne? Ich würde schon sagen, vor allem Emotionen ersetzt die Fakten. Man sucht sich das aus, was in das eigene Weltbild passt und durch die Filterblase, die im Internet entsteht. Man sucht sich das aus, was in das eigene Weltbild passt. Das sind Kinder, die abgetrieben werden. Warum? Mit der Implementierung des Begriffs postfaktisch, da pflegt man ja nicht die eigene Filterblase oder so. Nein. Warum trinken Menschen Bier? Warum fressen Menschen zu viel? Warum tun Menschen zu viel Fernsehen gucken? Weil Menschen emotionsgesteuerte, verkackte Affen sind und keine Computer, die den ganzen Tag logisch denken, wenn sie Kacknachrichten lesen. Es ist. Die Leute tun so, wir müssen alle so klug sein und so intelligent. Ja, das wäre ja schön, aber es ist so nicht. Solche Menschen gibt's nicht. Es gibt ein paar, die klug geboren werden und der Rest, der ist halt nicht so komplette Helle. Aber man kann sich den Menschen nicht abwählen. Und dann gibt's auch immer noch einen ganz klaren Merksatz. Glaubt niemals einem Mann, der ein Shirt mit einem V-Ausschnitt trägt. Ja. Damit ist das eigentlich schon gegessen, was der Typ sagt. Tja, ja, Mirko. Steht um einen, wird man auch immer noch bestätigt. Es gibt Echokammern, sagt man ja, die quasi immer wieder das widerspiegeln, was man selber so im Kopf hat. Da muss man sich auch gar nicht mehr... Rosa V-Ausschnitt. Und vor allen Dingen, er ist der Typ, ne, der sich da informiert hat über Abtreibungen auf irgendeiner Seite mit Klimaskepsis und was da gar nicht, was für ein Kram. Also so ein, alles ist von Gott gemacht und so ein Zeug. Die Erde, weiß der Geier nicht wie. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, es ist alles Lügenpresse. Das finde ich auch eine Verallgemeinung, die nicht stimmt. Aber ich bin trotzdem bei vielen über dem Kreuz, wie auch unsere seriösen Medien, auch die öffentlichen Medien über bestimmte Dinge berichten oder auch nicht berichten. Dass man nicht jedem Bild und jedem Text trauen kann, das ist ja eigentlich schon alt, das Thema, ne? Für mich, insofern hat sich jetzt dadurch für mich nichts verändert, sondern eher so nochmal die Sorge, dass sich das Thema verschärft. Ja, aber das waren ja jetzt gleich zwei halbwegs vernünftige Meinungen auf einmal. Nee, ich wollte es gerade sagen, also da würde ich jetzt auch teilweise zustimmen. Ne? Wir haben pro Minute 400 Stunden Videomaterial, das hochgeladen wird. Und es ist so, dass wir natürlich nicht wissen können, was ist wahr, was ist falsch. Dafür gibt es die Medien, dafür sind die Medien da. Insofern liegt es, denke ich, an den Medien, deutlich zu machen, was ist korrekt, was sind Fake News, was ist richtig. Ja, aber die Medien haben ja kein Monopol auf Wahrheit. Es liegt an den Medien zu sagen, was ist korrekt und was ist richtig. Geil, oder? Mit welcher Legitimation? Weil es die Medien sind. Das ist deren Job, ja. Super. Und weil die sich ja auch immer an alles halten und an die Gebote und an die Vorschriften und so. Mm. Stimmen Fakten, wo stimmen sie nicht? Ich finde es immanent wichtig, dass mir gerade auch die nachwachsende Generation vor dem, was sich jetzt hier gesellschaftlich so tut, ein wenig vorbereiten und auch ein wenig warnen vor dem, was passieren kann. Das ist auch sinnvoll, indem die Bildung immer mehr zusammengeschrumpft wird, schlagt ihr den Leuten die Werkzeuge aus der Hand, um die Welt um sie herum zu verstehen. Und hintenrum führt ihr dann solche Gespräche, wie ihr das wieder verbessern könnt, anstatt den Leuten von Anfang an beizubringen, dass die Welt einfach nicht so ist, wie sie im Gender Studies Buch steht oder im, ja, was weiß ich. Ja. Wenn jeder sich selbst helfen kann, dann kannst du dich ja nicht mehr als Experte dahinstellen. 10% der Schulstunden fallen aus. Ja, ja, am Anfang vom Schuljahr. Nicht Vertretungsplan, sondern generell. Fast jede Schule sind Fächer, wo sie sagen, wir hätten 3 Stunden auf dem Lehrplan, ihr kriegt 1 oder 2. Ja, dafür ist kein Geld da. Aber dann für so einen Kack. Im Grunde dient doch der ganze postfaktische Begriff nur dazu, den Leuten zu erklären, du musst Angst haben. Du kannst den Informationen nicht vertrauen, die du irgendwo liest. Wir stellen den Sinn für dich her. Einen Zusammenhang kannst du nicht alleine herstellen. Du brauchst deinen Medienvertreter, deinen Parteiabgeordneten und die helfen dir, Sinn in der Politik zu sehen. Alleine darfst du nicht denken. Du kannst ja nicht den Medien vertrauen. Das darfst du nicht. Du musst ängstlich sein, damit du dich für unsere Wahlbotschaft empfänglich einstimmen lassen kannst. Das ist im Grunde das, was man macht. Man verkauft Angst und man präsentiert es rationell. Weil postfaktisch gab es auch schon vor 10 Jahren. Die DPA, Presseagentur, die hatte auch schon vor 10 Jahren Skandale, dass sie hier und da mal so ein bisschen so ein Bias durchhaben sickern lassen, wo dann alle Nachrichtenseiten dann denselben Bias übernehmen. Darüber spricht man nicht. Das ist nicht postfaktisch Kritik an der Presseagentur, wo man tatsächlich die Information verbessern könnte, die wir bekommen. Nein, nein, nein, nein, nein. Wir erzählen den Menschen, du musst ängstlich sein. Du musst dich fürchten vor den bösen Medien. Und du musst uns vertrauen, deiner Partei, deiner Bundeszentrale für politische Bildung. Alle anderen lügen dich an. Wir sagen dir die Wahrheit. Ja, das sind aber die gleichen Beats, auf denen auch schon damals Michael Moore sein Ding aufgebaut hat. Ne? Es funktioniert nur mit Angst. Es funktioniert nur, wenn du die Leute irgendwie so in Schach hältst, dass sie sich keine weiteren Gedanken machen können. Und es funktioniert ja wunderbar im Moment. Also die Leute haben Angst um ihren Arbeitsplatz, die Leute haben Angst vor der Einwanderung, die Leute haben Angst vor den Folgen der Einwanderung, die Leute haben Angst vor Krieg, die Leute haben Angst vor Verschlechterung ihrer sozialen Lage. Das ist alles wunderbar. Ja, und warum läuft das jetzt gut damit? Ich meine, es ist doch eher so, dass die Parteien sagen, so, das sind alles keine Probleme, kümmert euch um Diversität. Und die Lohnlücke muss geschlossen werden. Ja, sonst würdest du, wenn du die Probleme angehst, würdest du die Angst ja beseitigen. Deswegen musst du schön so tun, als wäre alles in Butter und das auch möglichst vielen Leuten verkaufen. Ja, aber dass für jeden Einzelnen der Druck da ist in seiner eigenen Existenz, das ist ja gerade das Perfide. Ja, aber diese Angst wird ja nicht geschürt dann. Die Angst wird ja nicht geschürt, die gibt es ja dann schon. Individualisieren und zu spalten, dass es nicht mehr reicht, um einen gemeinschaftlichen Druck irgendwie auszuführen. Ich verstehe es auch nicht ganz. Also, ich glaube, viele Leute ist das auch einfach zu viel. Die können dann nicht mehr mit. Nee, wir müssen uns bei der BPB informieren. Die haben es auch. Die bringen mir die Wahrheit. Thema, was gründlich aufgearbeitet werden muss. Ein gesellschaftlicher Diskurs wird unmöglich, wenn wir einem grundlegenden Konsens nicht zustimmen. Und zwar, dass Fakten einfach Fakten sind und eine Debatte zwischen dir und mir an Fakten halten soll, egal aus welcher politischer Perspektive wir die betrachten. Ich sag dazu mal Queer Theory und es gibt keine Fakten und so. Es gibt nur Annahmen und die sind alle patriarchalisch gefärbt. Also irgendwo müsst ihr euch mal auf was einigen selber. Und vor allen Dingen nur Ökomarxismus. Ja, also ich meine, das mit dem gesellschaftlichen Grundkonsens, da stolper ich ja sowieso jedes Mal immer wieder drüber über dieses Wort, weil ich da dann doch gerne wissen möchte, was sie damit meinen. Also Es ist sowas, das kann auch heute dies, morgen das sein. Ja, es hat eben, hat man ja gerade gesagt, entweder wir führen diese Debatte genauso, wie ich mir das vorstelle, oder es ist verkehrt halt eben. Ja. Hm. So, und mit gewaltfrei und herrschaftsfrei und so weiter und so fort. Ne? Du kannst A, diesen Haufen Scheiße mit Zitronenguss haben, B, mit Erdbeer oder C, mit Limon. Ja, jetzt war ja dieser G20-Frauen-Kongress in Hamburg, war es, glaube ich. Wo ja unter anderem auch Ivanka Trump mit dabei war und Frau Schwesig natürlich, die übrigens großes Lob von Ivanka bekommen hat. Und also ich muss sagen, also das mit der Ivanka, dass die jetzt irgendwie Feministin wird, eigentlich stehen die Zeichen immer auf Krieg, wenn im Weißen Haus über Feminismus gesprochen wird. Nur so als Seitenhieb. Jedes Mal, wenn die präsentiale Frau dann irgendwie Feministin wird, dann muss man irgendwo bald Brunnen bauen und Mädchenschulen errichten. Also vielleicht bin ich da jetzt so paranoid, aber für mich persönlich, in meiner persönlichen Wahrnehmung, ist das immer so ein Token, wo ich sage, mal gucken, wo man Demokratie verbreiten muss in der nächsten Zeit. Aber guck mal, ihre Definition von Feminismus erfüllt doch gar nicht das, was die Truth-Stationen des Feminismus für einen Maßstab anlegen. Die Gleichberechtigung der Geschlechter, ich glaube noch. Ja, also sie redet auf jeden Fall die ganze Zeit von der Lohnlücke und so ein Zeug. Oh. Also die ist schon drin auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall, was jetzt hier zu diesem Tweet jedenfalls, da sieht ja mal hier irgendwie Deutsche Bank AG und was auch dabei der Frauenrat natürlich. Der Frauenrat war uns ja auch verantwortlich für so tolle Sachen wie die Reform vom Sexualstrafrecht, wo die auch natürlich für gepusht haben und lauter so ein Kram. Das sind alles ganz arme Leute, die man dringend empowern muss, weil die überhaupt gar keinen Einfluss auf dieser Welt haben. Ne? Ja. Zweifelst du daran? Man müsste Liz Mohn empowern. Liz Mohn ist eine ganz arg unterdrückte Frau. Ja, der muss geholfen werden, genau wie diesen Quanz. Ja, die Quanz, die sind auch stark unterdrückt. Auf der anderen Seite der Alpen gibt es derweil ein Problem, weil zu wenig Geld da ist. Es soll ein neues Frauenvolksbegehren her, was unter anderem 50% Quote in Aufsichtsräten und Führungsgremien vorsieht und auch eine an die, an den Frauenanteil in der Partei geknüpften Parteienfinanzierung. Das heißt, je weniger Frauen in deiner Partei, je weniger Dollar bekommst du vom Parteienförderungseuro. Also, ja, ich muss mir das so vorstellen, wie die dann da irgendwie die Frauen dazu anregen, dass sie eintreten und dann so mit kleinen Eurozeichen in den Augen da die angucken. Und weißt, das Ziel sind 100.000 Euro für die erste Anschubfinanzierung. Das ist eigentlich ein kleiner Betrag. Und 150.000, da gibt es noch mehr Veranstaltungen, wenn es das schafft. Also wie immer wollen die Feministinnen nicht in erster Linie was ändern, sondern erst einmal das Geld haben, um eine Party zu organisieren oder so. Das ist eine super Sache. Feminismus muss mehr sein als sozialistische Symptombekämpfung. Okay. Das hört sich wie eine Kampfansage an, finde ich, aber gut. Naja, also die kritisiert das ja hier, die Dame von den Liberalen in Österreich. Oh, okay. Ja, sie schreibt ja, mit Teilen der Forderung nichts anfangen können. Ah ja, okay, ja, sorry, habe ich falsch interpretiert. Ja, aber bitter finde ich halt echt eine Parteiförderung, deren Höhe vom Frauenanteil in gewählten Positionen aller Gremien abhängig ist. Das heißt nämlich auch, dass eine Partei, die halt zum Beispiel nur 10% Frauen hat, die dann alle in ihre Gremien stopfen darf, damit sie Geld bekommt. Das finde ich ziemlich perfide. Damit wird nämlich eine Gruppe, die sich nicht politisch so viel engagiert wie die andere, was eingeräumt, was eigentlich Blödsinn ist. Weil auch in der Politik hofft man doch eigentlich, dass die Leute mit dem Talent für den Job den bekommen und nicht jemand, weil er eine Muschi hat. Also ich möchte auch Geld bekommen, weil meine Gruppe ist im Bundestag unterfinanziert. Da sitzen viel zu wenig Alkoholiker und ich finde es absolut nicht in Ordnung, dass da so wenig gesoffen wird. Und damit ich mich besser politisch vertreten fühle, möchte ich Alkoholikerförderung, damit ich mir mein Bier besser leisten kann. Genau, Alkoholsteuer ist totale Bevormundung. Dann lass doch mal hören, was sie zu sagen haben. Ja, das ist so hysterisch. Lächel doch mal. Kampflesbe. Hast du keinen abgekriegt? Blöde Funzen. Das macht ein Mädchen nicht. Jetzt sei nicht immer so verbissen. Schlampe. Rabenmutter. Du Zicke. Hure. Fette Sau. Mann zwei. Ja, also wir sehen auf jeden Fall, es geht nur um die ganz wichtigen Dinge im Leben mal wieder. Ums beleidigt werden. Sag's doch, wie es ist. Du dummer Wichser, du Arschloch, du Schweinshansel, du... Reicht es dir auch, Sandler, dich noch immer über die gleichen Dinge aufzuregen? Immer die Grantige zu sein? Politik und Gesellschaft müssen sich ändern. Das wird euch helfen, das wird euch definitiv helfen, diese Scheiße. Also da werden die Leute auf jeden Fall in Zukunft sagen... 150.000 und wir sind ruhig für ein paar Wochen. Ihr habt's verdient, das ist gerechtfertigt, so ihr seid nur da, weil ihr es einfach drauf habt. Sogar Elon lacht über euch. Ihr seid die privilegierteste Menschengruppe, die es seit Anbeginn der Menschen gibt. Ihr lebt im Westen, ihr seid Frauen. Privilegierter gibt es nicht. Existiert es nicht. Also, keine Ahnung. Wir fangen jetzt erst damit an, überhaupt. Ne? Hier. Wir fangen damit an. Werdet ein Teil davon und unterstützt uns beim Aufbau des Frauenverkehrs. Spendet jetzt. Und vor allen Dingen. Ist das die Female Future Force jetzt hier? Das ist sogar die gleiche Schriftart wahrscheinlich. Ja, wieder eine neue Kampagne. 2-3 Wochen. Ja. Ohne Spaß. Ja, aber das ist ja jetzt Österreich. Ja, komm, aber können die nicht ihren Wahnsinn bündeln? Kann man, weißt du, was soll der Müll, Alter? Weißt du, jedes Mal, ihr müsst uns unterstützen, gebt uns Geld, wir werden von 12 verschiedenen Thinktanks gesponsert und wir brauchen aber trotzdem noch dein persönliches Geld, damit wir den ganzen Tag rumsitzen können, uns darüber aufregen können, dass Coca-Cola Zero an Männer vermarktet wird und Coca-Cola Life an Frauen. Ja, weißt du, Elon so lacht Scheiße kommt bei rum. Er lacht über euch. Was gibt's denn im Westen, worüber dich du beschweren kannst? Wo wirst du denn benachteiligt? Bei was? Du kannst alles machen. Überall gibt's Quoten, überall kommst du hoch. Und du sagst, hey, ich krieg's nicht hin, weil ich dumm bin, oder was? Alter. Die müssen mal mündig werden und aufhören, Prinzessin zu sein. Aber blöde Funze merke ich mir. Das ist Langen gut. Preis. Du blöde Funze. Ja, hier hat jemand einen Journalistenpreis gewonnen in der Kategorie Dokumentation. Für die Dokumentation Wer rettet Clara? Und worüber ich halt gestolpert bin, ist dieser Tweet ist von der Chefredakteurin von ZAP, das Medienmagazin. Und die erwähnt hier Quote Pro, also diesen Verein Pro Quote Regie, wo die halbe Medienklicke irgendwie Mitglied ist. Und das gut findet, so nach dem Motto, oh ja, es werden ja so wenig Filme irgendwie nur von Frauen im öffentlichen Rundfunk gedreht und da braucht man jetzt eine Quote, das muss sich alles ändern und so weiter und so fort. Und die ist dafür zuständig, Medienkritik zu machen. Im Fernsehen. Ja. Die Goebbelschnauze. Ja, also das oben in dem Tweet ist von dieser Caroline Mohr, die hat da gerade so einen, also ich zeig das jetzt mal nicht, weil der Klarname drin steht, aber halt eben eine Nachricht, die sie bekommen hat von jemandem, der sich über sie aufgeregt hat, übrigens, wie ich meine, noch in einem relativ zivilisierten Tonfall, eigentlich ohne Beleidigung, er hat nur irgendwie gemeint, dass sie da halt arbeitet beim Spiegel, ist halt ein Zeichen dafür, dass der Spiegel nicht mehr so gut ist, wie er mal war. Und auf jeden Fall hat sie halt seinen Namen an der einen Stelle unkenntlich gemacht, aber er stand nochmal drin in den Dings und darauf wird sie hier gerade hingewiesen. Von einer alten Bekannten. Aber man muss halt sagen, ne, Chefin von Dienst beim Spiegel und nicht in der Lage, eine E-Mail zu anonymisieren. Ach ja. Gedoxt werden ja immer nur arme Frauen, die sich für Feminismus stark machen. Ne? Aber ich finde es gut, dass sie das sagt, die Leser. Was mir jetzt gerade erst auffällt, der Name, der Herr hieß mit Nachnamen Klar. Was für ein Klarname. Uah. Weiter unten ist da noch jemand, der sagt, naja, hat ja nur einen Nazi getroffen, ist doch nicht schlimm. Und das ist immer so, ne? Meint. Das finde ich halt auch wieder. Wenn es die Falschen machen, dann ist es bedrohlich für Leib und Leben, aber wenn es einem selbst passiert, dann ups, passiert den Besten. Ja, das fand ich auch sehr lustig hier. Die Süddeutsche Zeitung sieht sich selbst als Kämpfer für Schwache und Entrechtete. Und ja, diesmal erreicht es sie selbst mit ihren freien Autoren, weil die Süddeutsche ist jetzt irgendwie, hat jetzt so neue Verträge für freie Schreiber, also welche, die halt nicht festangestellt sind, sondern hin und wieder halt Sachen da einreichen und die das dann eventuell dann aufnehmen. Und oder halt eben beauftragte Leute irgendwo hinschicken. Und ja, die haben jetzt so neue Verträge, wo sie dann quasi die Leute dann unterschreiben müssen, dass diese Sachen wieder weiterverwertet werden können und dass sie für diese weitere Verwertung kein Honorar mehr bekommen. Also die Süddeutsche hat halt, ist halt auch mit anderen Zeitungen in so Verbünden und da können die das halt dann publizieren und müssen dafür dann nicht nochmal Geld bezahlen, obwohl das halt in einer anderen Zeitung dann erscheint. Hier war zum Beispiel so ein Beispiel aus der Schweiz, wo die dann halt so einen Kooperationspartner haben und da kann dann so ein Autor, wenn er jetzt der Neuen Züricher Zeitung hier das anbietet, dann geht das nicht, weil es war halt schon bei der Süddeutschen und das kann ja dann halt eben beim Tagesanzeiger dann halt erscheinen, der halt mit der Süddeutschen kooperiert. Einfach so, ohne dass man da nochmal was für bezahlen muss. Und deswegen droht die Süddeutsche dann hier diesen Preis zu gewinnen, den Höllepreis. Und bisher der amtierende Preisträger ist wohl der Tagesspiegel. Das ist ja auch ein sehr progressives Medium. Das hilft auch der Ethik im Journalismus, wenn man den Leuten irgendwie das bisschen Geld, was sie verdienen, dann auch noch irgendwie streitig macht. Weil Freie sind nicht die Leute, die am dicken Tropf hängen unbedingt. Ja, und irgendwo Wertschätzung auch Kompromisslosigkeit. Weil die auch noch quasi geantwortet haben mit, nee, wir ändern da nichts dran. Wo war das? Ja, sie haben auf jeden Fall gesagt, wir ändern auch nichts dran und keiner kann hier bei uns schreiben, es sei denn, er unterschreibt das, dass er sich dazu bereit erklärt, dass wir das halt eben weiter verwerten können dann. Das war von Ebel, glaube ich. Ja, gute Nachrichten. Die Demokratie liegt überall im Sterben und wird abgebaut und Wählerrechte werden abgebaut, Meinungsfreiheit wird abgebaut und überall ist es schlecht darum bestellt, dass sich Menschen selbstbestimmt über ihr Leben, ihre Politik selber zusammen wählen können. Wunderbare Nachrichten. Ja. Damit ihr auch schön mit positiver Energie in die neue Woche starten könnt, könnt ihr euch denken, überall dort, wo Demokratie ist, geht es zur Demokratie schlechter. Im Westen, in den Demokraturen, weißt du, überall ist das scheiße. Überall kommen totalitäre Kackgesetze durch, überall fordern die Leute Hate Speech, überall nimmt man den Menschen das Recht, Mensch zu sein. Finde ich wunderbar. Glaubst du, das ist so eine direkte Folge von der Einschränkung von Meinungsfreiheit? Ja, direkt dran gebunden. Ich meine, wenn du Hate Speech Gesetze verabschiedest, es trifft am ehesten die sich halt am wenigsten eigentlich sonst ausdrücken, die drücken sich dann ungewählt aus, dann machst du denen auch noch Probleme. Ja, also die scheinen sich ja hier darüber aufzuregen, dass Hate Speech von Donald Trump hier die Pressefreiheit einschränkt. Ja, aber die Medien, die in Amerika, die nehmen noch kein Blatt vor den Mund, wenn sie den kritisieren. Ja. Naja, auf jeden Fall beweist das nur mal wieder, dass halt eben Meinungsfreiheit für Demokratie absolut wichtig ist und mit allen anderen Sachen wie Pressefreiheit Hand in Hand gehen. Und dass du halt eben nicht sagen kannst, ja, ich werde ja nur hier und da ein bisschen mal die Meinungsfreiheit zu deinem Schutz einschränken, ohne dass es direkte Folgen für die anderen Sachen hat. Ja, ist natürlich schön, wenn man dann so einen Vertreter hat, so einen Staatsvertreter hat wie unseren Herrn Maas, der das einfach nicht kapieren will. Grundgesetz, ins Grundgesetz Dreck reiben tut. Ja. Ja, zum Tag des Welttag des Buches, was hat er geschrieben? Ich empfehle das Grundgesetz zu lesen. Ich empfehle das Buch, das Grundgesetz. Ja. Ja. Ich empfehle euch, die unzensierte Version des Grundgesetzes zu lesen. Ja. Ja. Ja, lesen Sie das Grundgesetz, weil meine ungeschriebenen Gesetze kann man nicht lesen. Die sind ungeschrieben. Ja, aber der Maas hat auch so extremes Geltungsbewusstsein, ja, auf wenn jeden ihr Fall, das auf Fotos also, seht. Dieser Artikel hier also, gefällt der mir ist so wahnsinnig klein. Gefällt mir jedenfalls nicht sonderlich, weil wenn ich jetzt hier sowas schon wieder lese, von wegen so, ja, hier Surveillance und Deutschland macht ein neues Gesetz für Überwachung und aber keine Ausnahmen für Journalisten. So, das ist das Problem, oder was? Ja, es ist halt auch lustig, weißt du, die Wirtschaftsreform und der Kapitalismus, der wird manchmal zu wenig kritisiert und dann kommt dieses, der Kampf um den Lohn, der kommt dann irgendwann auch in die Redaktion und dann werden die Redaktionen immer dünner und dann heißt es, oh mein Gott, der Wert der Nachrichten ist runtergegangen, die sind weniger gut wie früher, wir haben weniger Zeit zum Recherchieren, so, die ganzen neoliberalen Reformen, die waren gar nicht so hervorragend, jetzt wo sie uns auch betreffen, weißt du, Dass sie die Journalisten da so rausheben, ist, weil es halt ein berufliches Ethos gibt, das den Quellenschutz halt vorschreibt. Ist ähnlich wie mit Ärzten oder Anwälten oder Abgeordneten, die eigentlich auch nicht überwacht werden sollen. Mhm. Ja, das haben sie aber nicht geschrieben. Sondern die haben geschrieben, keine Ausnahmen für Journalisten. Ja, aber Reporters Without Borders, die haben ja auch ihren Identitätspolitik-Normie-Narrativ schon auch gefressen. Aber ich fand den Report trotzdem interessant, oder halt das Update. Dazu gab es noch einen Tweet, der sehr merkwürdig war, wo ich dann nicht genau wusste, tut ihr euch jetzt wegen Grenzkonflikten immer noch streiten oder weil zu viele Flüchtlinge durchlatschen und die Kontrolle der Grenzen verloren worden ist? Weil wenn der Klimawandel im Mittel eintritt, so wie er vorhergesagt ist, dann sind Teile von Nordafrika und vom Mittleren Osten nicht mehr bewohnbar und dann werden halt noch wesentlich mehr Flüchtlinge kommen. Da wäre es mir dann auch mal recht, dass irgendwie Balkanroute irgendwie unter Kontrolle ist. Ja, und das ist ein Statement, dass halt gute Gespräche unter Junkers Hand geführt werden. Okay. Hm? Das echot übel, Kinder. Der Stapel. Ja. Das war von Ebel. Ja. Das ist dieselbe Firma, die auch in Syrien, wer unter der ISIS-Kontrolle weiterhin eine Betonfirma Betonfabrik weiterbetrieben hat und an ISIS Steuern gezahlt hat, ist auch die Firma, die Trumps Mauer bauen möchte und irgendwie in ISIS-kontrollierten Bereichen weiterhin wirtschaften. Es war jetzt nicht so das große Problem, aber wenn man für diesen bösen Trump dann eine Mauer bauen möchte, da macht man dann irgendwie, weißt du, die den Unterschied. Ja, vor allem, dass die Regierung sich so weit aus dem Fenster hängt und da interveniert und sagt, mach das bitte nicht, finde ich auch schon ganz schön strange. Ja, es ist aber auch merkwürdig. Du hast in der Zementfabrik diese beherbergen, hast du halt jetzt dann so Geheimdienste, die von dort aus operieren, so nach einer Weile irgendwann. Also es ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Aber in der Firma, die hat auch an die Hillary an Wahlkampfspenden gemacht und die Hillary war in den Nullerjahren dort im Aufsichtsrat drin. Aha. Also sehr, sehr merkwürdige Firma, die halt Großes und in Kriegsgebieten irgendwie Profite macht. Also darüber könnte man sich theoretisch empören. wenn Zynismus nicht zu hart ist. Ja, die haben auch Öl von ISIS gekauft. Also, weißt du, du hast ja dann die Kriegsmacht ISIS selber auf dem Feld und damit die Einnahmen haben als Staat, damit sie ihre Söldner bezahlen müssen, muss ja auch irgendwer das Öl kaufen. Und das Lustige ist, dass sich die Leute von der Firma noch damit verteidigt haben, dass es hieß, wir kaufen ja gar nicht so viel Öl wie die Türken. Also, das ist ganz interessant. Also, wie soll ich sagen, das wirkt so jetzt, oh mein Gott, die Firma, die tut mit ISIS zusammenarbeiten, da gibt es viele Firmen. Aber es ist halt immer wieder interessant zu sehen, so, Frankreich hast du Bataclan, aber Frankreich hatte halt auch irgendwie eine Wirtschaft, die jetzt indirekt in einem kleinen Prozentsatz daran Geld verdient, dass halt ISIS dort vor Ort Sklavenarbeit in Fabriken organisiert und die Firma halt Steuern an ISIS bezahlt. Also. Das ist halt ganz interessant. Also. Dazwischen. Ich wollte mich mal eben verabschieden. Ich habe einen Kumpel da. Der hat gerade geklingelt. Ihr habt dich wohl, lieber Stapel. Ihr habt euch wohl. Schön, wieder da gewesen zu sein. Ja. Bis denne. Bis denne. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist mal wieder so ein, ja, aus unserer Seitenabteilung Computerspiele und Gamerkultur. Gab die Woche den Computerspielpreis, den Deutschen. Eigentlich eine völlig sinnlose Veranstaltung, wo sich halt so ein paar Branchenleute und Politiker treffen und sich gegenseitig gratulieren, wie toll sie sind. Nur diesmal war es so, dass, also da wird von der Fachjury, in der halt Journalisten und Publisher und so sitzen, werden Spiele vorgeschlagen. Und dann gibt es eine Hauptjury, die dann am Ende darüber entscheidet, wer von den Vorschlägen die einzelnen Preise gibt. Und hier die Leute, die den Preis kriegen sollten, Shadow of the Shogun heißt das Spiel, glaube ich, so ein Taktikspiel, die haben halt gesagt, nee, wir nehmen den Preis nicht und auch die 40.000 Euro nicht, die da als die mit denen der dotiert ist. Weil wohl bei den abschließenden Wahlen Leute der Abstimmung ferngeblieben sind in diesem endgültigen Ausschuss, das aber nicht gezählt wurde richtig und auch nicht richtig protokolliert wurde. Also es gab Unstimmigkeiten über die Abstimmung. Allerdings wurde eine Untersuchung dieser Unstimmigkeiten wiederum von der Mehrheit der Leute in der Jury verhindert. Ich sehe gerade, die Maxi ist jetzt bei Microsoft. Das ist ja auch interessant. Die war ja früher bei diesen... wie hieß nochmal dieses Format, wo sie auch immer Spiele vorgestellt haben auf YouTube? Na, ist egal. Und oben drüber ist die Petra Fröhlich, die war früher die PC-Gamer-Chefredakteurin und ist jetzt bei gameswirtschaft.de, sieht nach Lobby aus. Also gibt einige Leute, die da kommen noch mehr von der Sorte. Ich war früher bei einem Magazin und bin jetzt irgendwo in der Industrie. Da war ja noch irgendwas mit dieser, ich habe das nur so überflogen. Und hier der Herr Lott, Ex-Gamestar. Ja. Was hat es mit diesem Mimimi auf sich, weißt du das? Mimimi? Ja, da ging es doch irgendwie darum, dass sie den Preis nicht annehmen wollen, ja, irgendwie war da was. Ja, habe ich ja eben erklärt, also die wollen den nicht nehmen, weil es Unstimmigkeiten bei der endgültigen Abstimmung über diesen Preis gab. Also waren die das, die sich darüber beschwert haben? Ja. Ach genau, Finde ich aber ganz schön, also Hut ab, 40.000 Euro für ein kleines Unternehmen erstmal abzulehnen. Mhm. Ich meine, es kann ja immer noch zu einer endgültigen Abstimmung kommen, aber ja. Und vor allem 40.000 Euro, also ein Unternehmen macht ja in der Regel so 2-5%, wenn sie echt gut sind, Gewinn. Und 40.000 Euro reingewinnen, da könnt ihr euch umrechnen, wie viel Umsatz das wäre. Also da müsst ihr dann, 40.000 sind dann 5% im idealsten aller Fälle und da tun sie richtig, richtig, richtig viel Arbeit eigentlich ablehnen aus ethischen Gründen. Also, Stimmt, das ist schon eine ganz schöne Stange Geld, ne? Wenn du dann da die ethischen Bedenken hast, die abzulehnen, das verdient auf jeden Fall Respekt. Problem mit solchen Preisen kennen wir ja aus Amerika auch noch, ne? Mit dieser Geschichte mit... Wie ist dieses Ding? Independent Games, IGD, Dingsbums? ja, I don't give a fuck. IDGAF oder so ähnlich, ja. Ja, diese Sache, wo quasi die Gewinner vorher feststanden, irgendwie ausgelost werden nach, wer gefällt mir politisch am besten und so. Ja. Ja, und hier ist ja auch dieser Christian Schiffer dabei, hier WASD und Bayerischer Rundfunk. Bayerischer Rundfunk haben wir ja, glaube ich, letzte Woche erst drüber geredet. Das sind die mit dem Zündfunk-Kongress, was ja auch so eine Art Mini-Republika ist. Ja. Also, und einige Leute halt auch von Hochschulen und Unis, ne? Also hier TH Köln und Hochschule Trier und der Deutsche Kulturrat. Sehr sympathischer Mensch, der Herr Olaf Zimmermann. Ja, der hat auch so ein Butterlächeln. Mm, coole Frisur. Und wie gesagt, also wenn 5% Profitmarge da ist, was verdammt viel ist für ein Unternehmen, sind es 800.000 Umsatz, was sie da durch die Lappen gehen lassen. 800.000 Euro Umsatz als Unternehmen, das musst du erstmal hinbekommen. Also. Ja, aber ich bin mal gespannt, ob das Bestand hat. Ah, ja. Ach ja, Bill Nye the Science Guy. Er hat das nicht gesehen, ja. Aber trotzdem nochmal, falls jemand noch nicht völlig getriggert ist, dann ist das nach dem Video, wir spielen das einfach ohne Musik, weil ihr kennt ja YouTube. Aber ja, Bill Nye, der Mann, der bekannt war dafür, dass er eigentlich irgendwie so der Science Guy ist, ja. Kündigt also hier diese Frau an, die wohl in irgendwelchen Fernsehserien auch mitspielt. Jetzt ist er der Pseudo-Science-Guy. Ja. My vagina has its own voice, not vocal cords, a metaphorical voice. Yeah, make a voice for my vagina. Halt, please don't tell me I'm the only one who does it. Vor allem, ich meine, früher hat er dann versucht, Kinder beizubringen, mittels was weiß ich, über Biologie aufgeklärt und gesagt, es gibt das Y und das X-Chromosom und die bestimmen die Geschlechter. Und jetzt hat er dann vor kurzem so einen Unsinn gesagt, wie das halt eben das Geschlecht ist. Das ist auf einem Spektrum. Ja, es ist ein Spektrum. Ja. Oh Gott. Außerdem möchte sie irgendwas mit Gérard Depardieu anfangen. Ich gehe mal davon aus, dass sie ihn lange nicht mehr gesehen hat. Warum? War das nicht der Typ, der immer in Flugzeugen in Vasen pinkelt oder irgendwas? Genau, und das Obelix gespielt hat. Ja. Ja, ja. Der ist doch jetzt Russe. Wenn es lebt, date ich's. Ja. Also, das ist jetzt so das, was. Gib jemand Unbekannten Handjobs und dann gib dir selber Props. Ja. Also. Vernünftig. Das klingt halt nach Science. Ja. Ja. Oh mein Gott. Und hier. Da sind wir wieder. Aber weißt du, Sex ist halt so, also rein biologisch, wissenschaftlich betrachtet, ist Sex nur dann erfolgreich, voll glückt, wenn daraus ein Kind springt? Es sind nur die Sterne im Bild momentan. Und nee, nicht mehr. Blümchen, jetzt müsste es doch wieder eingeblendet sein. Blümchen und Bienchen. Nee, ich meine nur, weißt du, jeder soll doch seinen Scheiß machen, wie er möchte, aber was hat das mit Wissenschaft zu tun? Gender Studies ist keine Wissenschaft, es ist eine Pseudoreligion, die man hat mitmachen lassen in den Unis, weil man gegenüber den Frauen böse sein wollte. Willst du sagen, Genderwissenschaften sind postfaktisch? Ja, postfaktisch. Ist so wie Scientology. Und ich weiß nicht, vielleicht hat es irgendwelchen Zweck hier in psychologischer Kriegsführung, dass man die Muslimen oder die Chinesen oder Inder damit verwirren kann, aber wissenschaftlich ist es halt, ich weiß nicht, es ist dann einfach nur so, warum? Sexuality, Spektrum. Oh bestimmt. Gott. Das war DJ Seahorse, ja. Das erinnert mich wieder an diesen, ich war immer im Bundestag bei diesem Ding von den Grünen. Und da hatten die auch diesen Koffer vorgestellt für die frühkindliche Sexualbildung. Und eines von diesen Büchern, die da drin waren, war halt Herr Seepferdchen. Weil ja bei den Seepferdchen die Männer die Kinder kriegen. Und das war unglaublich wichtig und das muss unbedingt sein, so, dass man den Kindern das erzählt. Sie hat auch am Anfang von dem Stück, ruft sie, alle, das geht jetzt an alle Zweifüßer, die sich als weiblich identifizieren in der Crowd oder so ein Scheiß. Das ist ein cool little segment. A cool little segment. Was haben sie dir gezahlt, Bill? Bill Nye, the media guy. Oder als Ladies, okay. To all my bipeds who identify as ladies. Ja, und ich weißt du, so, ich will auch, weißt du, so, Transsexuelle und so, hey Leute, seid wie ihr sein wollt und alles und so, aber komme nicht an und sage Wissenschaft und tralala und wanna be hip und cool und so. Ihr könnt einen Popkulturkram machen, wie ihr wollt, aber lasst mir die Finger von der Wissenschaft. Von der tatsächlichen Wissenschaft. Ist einfach nur deprimierend. Oh, warte mal. Das triggert mich jetzt bestimmt gleich. Oder ich lese, wenn ich das hier schon wieder lese, hey. Ja, das Tazlab, das war gestern. Deutsch. Gestern in Berlin. Dieses Mal gab es keinen Weinverköstigung auf dem Dach, so wie letztes Jahr, wo wir uns hier köstlich drüber amüsiert haben, dass die feinen Sozialisten sich dann ein Weinchen gönnen, bevor sie sich dann wieder über Hate Speech und sowas aufregen. Also die Kaviar-Kommunisten. Ja. Und das war auch, die haben dieses Jahr auch nicht wieder so eine Liste gemacht von Leuten, die sponsern, weil letztes Jahr war ja das ja Missy Magazin, Anetta, hier Amadeo-Antonio-Stiftung war auch dabei und lauter so ein Krebs. Ja. Und dieses Jahr, also ich habe jetzt von den Sachen, die da waren, es war dieses Jahr nicht so viele witzige Titel zumindest, von denen, weil das ja dieses Jahr irgendwie nur um Migration ging. Also wir hatten das erste Jahr, als es war, da gab es ja so Sachen wie Vagina 3.0 oder so ein Kram. Ach scheiße, ich erinnere mich da, ja genau. Oder Vulva 3.0 war es, glaube ich. Ja, und also da sind sie irgendwie von ab, keine Ahnung, wirkt alles ein bisschen seriöser, aber hier gibt es dann halt so Panel wie wird man neue Deutsche, und das erklärt uns die Frau Kahane. Also ich würde sagen, man wird neue Deutsche ein paar Jahre vor allen anderen, obwohl man in der Stasi gearbeitet hat. In ihrem Fall. Nee, die haben das nur falsch, da fehlt ein Stück. Wie wird man neue deutsche Staatssicherheit? Wie wird man neue deutsche demokratische? Ja. Was ich auch lustig finde, gleichzeitig Kaminzimmer-Rassismus. Kaminzimmer-Rassismus. Nee, da kommst du dann ins Kaminzimmer und dann steht da schon einer. Du dummer, weißer, alter Mann. Heterosexuelles Schwein. Hm? Rassismus im Kaminzimmer. Ja. Nee. Ja, ich würde behaupten, dass der Todeskampf für die Taz begonnen hat. Wenn die Leute, die das noch finanzieren, tatsächlich lesen würden, was geschrieben wird dort, dann sah es für die echt scheiße aus. Also. Ja, aber die Taz ist ja schon 100-mal tot gewesen im Endeffekt. Und es findet sich immer ein Dummer, der das dann doch weiter irgendwie... Ja, haben die nicht gerade erst auf Staatskosten irgendwie ein neues Gebäude gekauft oder zumindest mit irgendeiner Beteiligung dabei? Kann durchaus sein, ich weiß es nicht. Aber die Taz hat schon öfter mal Geldspritzen bekommen, weil es sonst zu Ende gewesen wäre. Also. Ja komm, in Berlin tust du doch auch alte Raver-Clubs als Kulturdenkmal weiter betreiben, die keinen Gewinn mehr machen. Und dann sagst du, oh, das ist voll die Geschichte, ja, da nimmt man Pille, da waren wir feiern, das müssen wir mal sponsern, wir sind in Berlin. Da vorne war ich auf Pappen. Ja, weißt du, keine Ahnung. Also mit aller Liebe zur Raver-Kultur, aber einfach alte Clubs, die es nicht geschafft haben, nicht pleite zu gehen, dann mit Staatskosten als Kulturdenkmal fördern, wollt ihr mich verarschen? Also ernsthaft. Das kommt ein bisschen drauf an, wenn das jetzt irgendwo wäre, wo alle anderen Clubs weg sind und es gibt in 30 Kilometer Umkreis nur diesen einen, dann okay, kann man darüber sprechen, damit die Leute irgendwie einen Ort haben, um da hinzufahren. Aber in Berlin, ein Club? Ja. Ja. Ich meine, es wäre, als hätten sie in Frankfurt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre es oben und das gibt es auch nicht mehr, weil das war ja nur wirklich irgendwie mal überregional. Von Weltruhm sozusagen. Ich habe noch nie gehört, dieses Wort. Sven Fate? Ja, sagt ihr aber vielleicht schon was. Das war dessen Club halt. Okay. Ich bin selber kein Techno-Fritze und so, aber ich wusste schon, was der für eine Bedeutung hat. Und den haben sie auch einfach zugemacht, als er nicht mehr zeitgemäß war, so ungefähr. Und er hat was Neues aufgemacht. Ist halt mein, so mein Lieblingsclub in Stuttgart, die Röhre, haben sie wegen Stuttgart 21 eingestampft. Hm. Ja. Armer Mensch, ich bin. Meine Clubs sind alle irgendwie von Hipstern übernommen worden. Und erst haben sie an einem Tag in der Woche Elektro gespielt und dann an zwei und jetzt spielen sie nur noch Kackdreck. Ja, aber komm, die spielen auch keinen echten Elektro, Alter. Das, was Elektro-Mainstream ist, ist genauso Pop-Müll, der einfach nur weggehört. Alter. Es gibt halt einmal so Hipster-Läden und auf der anderen Seite gibt es Black Music, Hip-Hop, Black Music, Hip-Hop, Black Music, Hip-Hop. Und muss schon suchen gehen, dass irgendwo mal vielleicht eine Paten-Motto-Geschichte ist, so 90s oder irgendwas, damit du meine Gitarre hörst. Zum Kotzen. Okay, musst du nach Hannover, da ist das nicht so schlimm. Ja, Drecks Studentenstadt, das ist halt monothematisch, alles nur für junge Leute. Für die älteren Leute werden dann Altersheime gebaut, das ist dann, was für die gemacht wird. Da gibt es dann den ganzen Tag nur Gitarren. Da habe ich eine Doku gesehen, Sucht geht in Rente, über Junkies, die ins Altersheim ziehen. Voll geil. Sind wir noch live? Ja, wir sind noch live, ja. Ja, wir sind der politische Podcast für Friede, Freude und Eierkuchen. Nein, Quatsch. Ich bin voll da und so, hallo. Ja, es waren unsere minderjährigen Zuschauer. Wir heißen das nicht. Also ich habe vorhin ein Video gesehen, wo Leute auf LSD versucht haben, eine IKEA-Kommode aufzubauen. Auf ja, aber wartet, dass die wartet Regeln das hergeben. Wartet mit den Drogen, bis ihr studieren geht. Wenn irgendwelche minderjährigen Zuschauer da sind, macht eure Schule, wartet, bis ihr aus der Schule rauskommt, dann habt ihr auch Geld, feiern zu gehen. Wenn ihr in der Schulzeit feiern geht, habt ihr eh kein Geld, geil feiern zu gehen. Finger weg von Drogen. Für alles gibt es im Leben eine Zeit und das ist die Universität. Genau. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Prost, neue Ostern. Kapitalista. Viva la Kapitalista. Lasst euch nicht gendern.